Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 8 2022, wo wir über die News im Juli 2022 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Schönen guten Tag zusammen. Und unser Stargast Kevin ist auch wieder mit dabei. Hallo Kevin. Schönen guten Abend zusammen. Wir reden diesmal nicht zuerst über den Anime in Deutschland, wie ihr es sonst aus unserer Struktur kennt, denn wir haben eine ziemlich große Sache aktuell am Start und der widmen wir einen eigenen Abschnitt ganz am Anfang, denn am 12. Juli 2022 wurde in Japan offiziell angekündigt, dass es ein Interview geben wird zwischen Gosho Aoyama, dem Mangaka von Detective Conan, wisst ihr hoffentlich, wer diesen Podcast hört, und Eiichiro Oda, dem Mangaka von One Piece, dem erfolgreichsten Manga aller Zeiten, hat jetzt inzwischen über 500 Millionen Exemplare im Umlauf, auch bei über 100 Bänden, wie Detective Conan auch, und veröffentlicht in Shueisha's Weekly Shonen Jump, während Conan ja in der Weekly Shonen Sunday von Shogakukan läuft. Gosho Aoyama hatte schon vor einigen Jahren mal angeregt, ein Interview gemeinsam zu führen mit Eiichiro Oda, weil sie beide eben so eine langfristig langlaufende Serie haben. Und Aoyama sagt, dass sie irgendwie er sich wie ein Kamerad von Oda fühlt, ohne ihn zu kennen. Und Eiichiro Oda hat das so ein bisschen erwidert. In seinem Autorenkommentar in der Weekly Shonen Jump, als Detective Conan Band 100 rauskam, hat er Aoyama gratuliert und gesagt, dass er ihn zwar noch nie getroffen hat, aber es sich so anfühlt, als ob die beiden Waffenbrüder wären, weil sie das Opfer und die Härte, die es benötigt, um über 100 Bände von einer Serie zu veröffentlichen, weil sie das kennen und weil es aktuell läuft. Und dann wurde eben am 12. Juli dieses Interview angekündigt, was schon längere Zeit in Planung war. Zusätzlich wurde dann auch schnell bekannt gegeben, dass auch ein gemeinsames Doppelcover veröffentlicht werden wird. In der Weekly Shonen Sunday Nummer 34 2022 am 25. Juli ist der erste Teil des Interviews und der erste Teil vom Cover. Und in der Weekly Shonen Sunday Nummer 35 2022 am 27. Juli ist der zweite Teil von Interview und das zweite Cover. Und das Cover zeigt eben Conan und Ruffy, die Rücken an Rücken stehen. Und dann auf dem Jump-Cover ist hinter Ruffy noch Toro Amuro zu sehen. Und auf der Shonen Sunday ist hinter Conan noch Zorro aus One Piece zu sehen. Also allein das schon ein ziemlich monumentales Ereignis. Es wird in Japan auch beschrieben in der Promotion als einmaliges Event, ein einmaliges Happening, was quasi passiert. Miracle Talk, over 100 Miracle Talk, auch so eine Überschrift für das Interview. Ja, und dann wurden die Interviews in Japan veröffentlicht am 27. Juli. Und dann haben sie auch den Weg zu uns auf dem Blog gefunden, oder Kevin? Ja, völlig richtig, Lasse. Wir haben nämlich niemand geringeren als Josef Schane höchstpersönlich beauftragt, dieses Interview oder genau genommen beide Interviewteile auf Deutsch zu übersetzen. Wer Josef Schane nicht kennt oder nicht kennen sollte, tatsächlich, er übersetzt Conan seit 2001, seit Anfang an für Egmont Manga auf Deutsch. Darunter macht er auch Zero's Tea Time. Und ja, das war's so in dem Bereich, aber er hat wirklich so viel gemacht. Zelda Wind Waker, viele Pokémon-Spiele, er hat gemacht für Final Fantasy 7, 9, für 10 HD, 10.2 HD, die neuen Texte, Minecraft-Bücher, wirklich, sein Name ist eigentlich überall, auch wenn man ihn nicht immer sieht, aber er ist überall präsent. Und das Witzige an der Sache ist auch noch, dass er auch schon ein paar, vertretungsweise, ein paar One Piece-Bände auch mit übersetzt hat. Er ist also wirklich der perfekte Mann für uns gewesen, um dieses Interview auf Deutsch zu übersetzen. Wir haben ihn angefragt, er hat Zeit, er hat Lust, er hat Geld bekommen. Und dann ging's los. Wie habt ihr das Interview empfunden? ich finde, so allgemein hat Josef Scharnel dieses Interview richtig gut rübergebracht, die Gesprächsatmosphäre. Ich hatte teilweise das Gefühl, als ob man so mit im Raum sitzt, so lebhaft, finde ich, kam die Sprache in dem Interview rüber in der Übersetzung, wie dann eben Ichiro Oda und Gosho Aoyama, die, ja, es ist halt so eine lebhafte, teilweise scherzhafte Diskussion, manchmal sind sie nicht so ernst. Aber es war echt, ne? Es war echt. Und ich finde, das war insgesamt ein sehr schöner Talk, bei dem beide Mangaka sehr sympathisch rüberkamen. Und ich finde, die deutsche Umsetzung von Josef Scharnel war einfach wundervoll. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also es ist absolut wunderbar und das absolute Highlight hier. Und es war, ja, super, dass, also es ist ja generell, finde ich, ist super, wenn wir so Interviews halt bekommen, weil Japanisch können die wenigsten von uns. Und wenn man dann mal so ein bisschen was halt bekommt aus Japan, da gibt es ja wirklich sehr wenig. Und jetzt haben wir halt gleich dieses Kracher-Interview, sage ich mal, mit zwei wundervollen Mangaka. Und die sind auch echt nicht kurz. Also, und ja, es liest sich einfach super. Es ist, ja, lebhaft. Man kann dem Ganzen super folgen, super geschrieben und alles. Und ja, es war einfach nur schön, das zu lesen und das alles entsprechend zu erfahren. Also, ich habe mich riesig gefreut, als ich das gehört habe, dass wir da was machen und dass wir da was bekommen auf Deutsch. Und ja, das war der Hype schlechthin. Ja, dazu kommt ja auch noch wirklich, ich sag mal, das ganz Böse, die labern ja kein Bullshit, ne? Es geht ja wirklich um echt spannende Sachen. Und da war es für uns oder uns wirklich wichtig, dass wir dieses einmalige Interview für die Ewigkeit für alle in professionellem Deutsch bereitstellen von dem Profi schlechthin. Also wirklich, es gibt niemanden, der besser für diesen Auftrag in Frage gekommen wäre als Josef Scharnel. Ist so. Und in dem, bevor wir gleich in die Tiefe gehen ein wenig, sag ich nochmal vielen Dank, Josef, für über 11 Jahre Kooperation. Wir haben echt schon über 11 Jahre Kontakt. Immer, ja, einmal im Monat, so immer ungefähr, ne? Die letzten Tage natürlich, höchst intensiv, ne? Danke für alles, ne? Es war sehr cool, dich auch mal, wie sagt man, ja, als Kunden erleben zu dürfen, ne? In Anführungszeichen, ne? Bist ein toller Kerl. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bevor ich mit einem meiner persönlich kleinen spannenden Dinger anfange, ich fand ja ganz schön, wie aus dem Interview auch richtig gut, für mich jedenfalls, hervorging, dass Oda ja am Anfang, ich nenne es mal, ziemlich konfrontativ rüberkam, später sich aber sehr schnell die Wogen geglättet haben und eine richtig tolle, freundschaftliche, kollegiale Harmonie entstanden ist, meiner Meinung nach. Natürlich wurde über viel Druck gesprochen, aber ich fand sehr spannend zu erfahren, dass die ganze Sache rund um Shuichi Akai, die Auflösung ja eigentlich ja schon nach 2 statt nach 7 Jahren hätte vonstatten gehen sollen. Das fand ich ziemlich cool. Diese Art von Ichiro Oda, das ist so ein bisschen, also dieses Joviale und teilweise auch Konfrontative, wie du das genannt hast, das ist mir schon mal aufgefallen bei einem anderen Interview mit ihm. Es gab mal ein Interview zwischen Oda und Kohei Horikoshi, dem Mangaka von My Hero Academia, die ja im selben Magazin veröffentlichen, wo Oda dann auch so am Ende sagt, irgendwie, wo dann Horikoshi irgendwie sagt, ja, ich plane irgendwie, dass meine Serie so erfolgreich ist, aber irgendwie so erfolgreich wie One Piece wäre ich natürlich niemals. Und Oda sagt dann auch irgendwie zu ihm, ja, das ist aber nicht die Jump-Mentalität, los Horikoshi, sag, dass du One Piece übertreffen willst, na los, sag es. Und dann sagt er, ja, ich werde mein Bestes geben, besser als One Piece zu werden. Und dann sagt Oda, ja, gut so. Also, er ist so ein bisschen der Typ dafür, aber ja, es hat sich dann, aber hat man gemerkt, also, oder? Dass dann, ja. Aha. Ja, er war so ein bisschen pushy, ne? Ja. Wo er gesagt hat, ach, sagen Sie doch jetzt auch mal was Schlechtes über die Jump oder so. Ja, genau, fand ich auch voll cool. Ja, komm, komm, hau du auch mal was raus, ne? Naja, eigentlich hat mich nie so interessiert. Oh, okay, ja. Spannend fand ich auch, dass Aoyamas Einbindung in die Filme ja immer größer wird. Es geht ja viel im Interview um Druck, um Arbeitsbelastung, um Krankenhausaufenthalte, um Arztbesuche, um Arbeitszeiten, die ich mir gar nicht vorstellen mag. Und Aoyama natürlich, ja, ich habe immer mehr Freizeit und so, die ich mir nehme. Und dann andererseits, ja, ich arbeite immer mehr an den Spin-Offs noch mit, ich mache noch an den Filmen immer mehr und dann hier und dann, irgendwie, also, ja, was er sich auf einer Seite freischaufelt, wird auf der anderen gleich wieder vollgegraben irgendwie und dann, okay. Aber da muss man auch ehrlich gesagt zugeben, das war auch irgendwie schon immer so. Also, dass Aoyama überhaupt so diese Involviertheit hat in den Film, das war eigentlich schon immer ungewöhnlich für Mangaka. Das ist ja eigentlich, das ist nicht der Standard. Und dass er auch seine Frames da immer zeichnet, seine Keyframes. Und auch wenn er sagt zwar hier, es werden auch immer mehr, ja, aber es gab schon Filme, gerade Film 19, was ja, der ja nach der Krankenhauspause damals war, Aoyama ja auch im Krankenhaus, da gab es irgendwie am Ende im finalen Film dann noch nur zwei wirkliche Frames und so. Also er sagt das hier zwar so, aber ob es wirklich ganz immer mehr wird, na, das ist vielleicht auch nicht ganz so richtig. Aber nun ja, gut. Ja, aber natürlich, es geht viel um Druck, es geht viel um den Beruf des Mangaka, der ja wirklich nicht, die Arbeitszeiten sind absolut nicht feierlich. Das wird ja hier nicht so direkt gesagt, aber Eiichiro Oda und auch Gosho Aoyama haben viele Jahre damit zugebracht und ich glaube Oda auch immer noch, dass sie 7 Tage die Woche arbeiten mit 2 bis 3 Stunden Schlaf am Tag. Und der Rest ist, abgesehen von vielleicht mal Essen und vielleicht mal am Wochenende ein bisschen Zeit für Familie, ne, alle die ganze Tage Zeit mal, Arbeitszeit. Ne? Ja. Und das ist schon verrückt. Und dafür haben sie aber trotzdem ein sehr positives Bild von ihrer Arbeit, ja, von der Kunst, die sie machen. Und es ist ja hier, es ist ja nicht einmal hier irgendwie die Rede, oh, es ist, ich bin so erschöpft, ich möchte einfach nur irgendwie, ich habe halt keine Kraft mehr, sondern man merkt bei beiden einfach konstant immer so diese gewisse Leidenschaft. Ich finde, das kommt gut rüber, auch wenn es darum geht, dass man nicht arbeiten kann oder dass sie dann eben auch sagen, ja, ich bin jetzt im Krankenhaus, aber ich kann es mir ja eigentlich nicht leisten, jetzt doch nicht zu arbeiten. Ich muss doch eigentlich was machen. Wo man ja allerdings auch sagen muss, dass die das einfach so erzählen und auch gar nicht hinterfragen, ist ja eigentlich auch mal wieder so ein Zeichen für diese nicht ganz so positive japanische Einstellung, genau, genau, zu arbeiten und zur Überarbeit. Also das mit Überarbeiten in Japan ist ja nochmal was ganz anderes als bei uns in Deutschland. Und so unkritisch, wie sie das hier auch so sagen, ja, im Krankenhaus kann ich irgendwie am besten zeichnen, das hat... Ich fand das, ich wusste echt nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich habe das gelesen, ich dachte, oh mein Gott, ne? Ja, im Krankenhaus kann ich richtig schön Farbseiten zeichnen, okay. Hammer, also Hammer im Sinne von, ja, Hammer. Ja, aber wie du sagst, ne, also die, den Beruf, oder ja, den Beruf Mangaka in Anführungszeichen, den machen die schon sehr, sie stellen ihn sehr lebensbejahend dar, ne, sag ich mal. Also, ja, schön, ich liebe es, ich mache es gerne, ich will es immer wieder tun. Es kommt schon echt wie ein Traumberuf rüber. Es ist für die ja auch ein Traum. Sie leben ihren Traum ja wirklich in dem Sinne. Und immer dann, wenn sie über negative Sachen reden, kommt das so rüber, auch wirklich gut in dem Interview rüber, als ob sie das eigentlich gar nicht so schlimm finden. Ne? Und dann, Druck? Welcher Druck? Ja, hohoho. Ja, da, das ist auch lustig. Wobei, die Frage war ja, ob sie Druck verspüren, in dem Sinne, dass sie die Aushängeschilder, ja, ihres Magazins, genau, sind. Und da kann ich schon verstehen, dass sie in der Hinsicht sagen, ja, das ist mir eigentlich egal, weil, also wenn man, wie Oda sagt, wenn ich mir da jetzt auch noch Gedanken drüber machen würde, dann würde ich ja zu gar nichts mehr kommen. Also, dass sie dann irgendwie die Topseller ihres Magazins sind. Ich glaube, da ist man jetzt auch irgendwann ein bisschen aus, also man verspürt, sie verspüren ja auch noch den Druck so von dem täglichen Arbeiten und so, aber jetzt das Flaggschiff zu sein, dass sie da keinen Druck mehr verspüren, nach irgendwie, Oda ist jetzt schon seit über 15 Jahren oder so der bestverkaufte Manga aller Zeiten. Und Aoyama sagt ja hier auch, ja, bei Yaiba habe ich irgendwie mit den letzten beiden Kapiteln mal irgendwie bei der Leserumfrage Platz 1 gemacht im Magazin. Und da bei Con war es ab dem ersten Kapitel immer auf Platz 1 eigentlich. Und deswegen habe ich es mir irgendwann nicht mehr angesehen. Das ist dann ja auch schon über 25 Jahre, bald jetzt so. Beziehungsweise im Manga ist es ja schon so. Über 25 Jahre. Und dass sie da von diesem flaggschiffmäßigen Druck nicht mehr verspüren, das kann ich mir schon vorstellen. Also das kann ich gut nachvollziehen, weil sie sind Veteranen. Also man kann es ja nicht anders sagen. Es sind Veteranen, hier geht es ja vielleicht nicht, außer ganz extreme Fälle in der Manga-Branche. Und da kommt natürlich auch so eine gewisse ja, Altersweisheit klingt ein bisschen zu greis, aber so ein bisschen anders als diese jungen Mangaka, die sich noch abrackern. Die haben, Aoyama und Oda, die haben halt schon alles erlebt. Also Ja, wirklich, ja. da schockt die in dem Sinne nichts mehr. Was sagt ihr zu Black Bunnies Club? Kapitel 1009 erschien April 2018 nach ungefähr 4 Monaten Pause, in denen die Aoyama im Interview auch anspricht, mit Krankenhaus und seinem persönlichen Wendepunkt. Habt ihr dem Fall vorher die Bedeutung angesehen? Also ich nicht. Ich auch nicht. Es ist aber interessant, dass Aoyama hier enthüllt, dass er im Krankenhaus war. Das wussten wir nämlich Genau, bisher wusste ich ja nicht. nicht. Genau. Wir wussten bei der Pause 2015 im Sommer, da wussten wir es, da wurde es von Anfang an so gesagt, auch mit Operation. Hier bei dem Dezember 2017 bis April 2018, bei der Unterbrechung, um die es jetzt hier geht, da wussten wir es nicht. Da stand nur irgendwie, ja, ich muss meine Batterien wieder aufladen und meine Ärzte haben mir eine Pause empfohlen und so. Aber da steht nicht, ich muss ins Krankenhaus. Das haben sie da rausgelassen. Und das hat mich erstmal schon mal aufhorchen lassen. Also Ja. das setzt diese Pause hier nochmal in einen ganz anderen Kontext, weil bei der ersten Pause, bei dieser 2015er Pause, hat Aoyama ja schon gesagt, damals dachte ich, ich kann vielleicht nie wieder Manga zeichnen. Und deswegen hat er den Shinichi und Ran Kindergartenfall dann noch im Krankenhaus gemacht, als letztes Geschenk für die Leser, falls er nie wieder Manga schreiben kann, machen kann. Und dass es dann jetzt wieder so eine extreme Situation war, das ist schon ziemlich relevant und das werden wir ja sicherlich auch nochmal in einem anderen Teil des Interviews gleich Also ich werden muss nochmal ganz wichtig ehrlich werden. sagen, als ich die Antwort gelesen habe, ich habe Gänsehaut bekommen, ganz ehrlich. Ich fand das echt nicht, naja, also witzig natürlich nicht, ne? Aber ich habe schon geschluckt, ja, oh, puh, ja. Ja, also Diese ich habe den vier Fall. Monate, ne? Echt 4 Monate, ne? Ja, also wir wissen ja nicht, ob er die ganzen 4 Monate im Nee, Krankenhaus gut, war. das Das ist. nicht, aber das ist schon keine Pause, wo man sagt, ja, Nö, das ist schon. normale Und da. Recherche, ne? Wir wissen ja auch danach durch den neuen Rhythmus, den Aoyama ja Ja, danach hatte, ja. da wussten wir ja einfach, okay, gesundheitstechnisch, er ist zwar jetzt wieder gesund, offensichtlich, aber. Er wird, wenn er so weitermachen würde wie bisher, würde er sich die Gesundheit immer wieder so ruinieren. Das heißt, sie haben jetzt was geändert und jetzt ist okay. Und ich habe dem Black Bunnies Club-Fall auch nie so die Bedeutung beigemessen, weil es danach ja relativ normal weiterging. Also es sind zwar. Im Prinzip ist Con ja eigentlich weitergelaufen, so wie immer, nur dass wir weniger normale Fälle haben zwischen den Fällen, wo mal ein bisschen Hauptstory eingewoben ist. Dass dann halt, da ist dann mal kein Drei-Kapitel-Fall dazwischen oder so. Und eigentlich ging es ja aber so vom Rhythmus her ganz normal weiter. Ja, genau. Und das war für mich, Entschuldigung, so das Problem, in Anführungszeichen, an dem Fall, weshalb ich ihn ja, wie sagt man, ich habe ihm nicht die Bedeutung beigemessen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass er eine so große Bedeutung für ihn hat. Er kam mir, er ging mir so unter den Radar so ein bisschen, unscheinbar, ist vielleicht das richtige Wort für mich. Ja, also einerseits ja, also dass der Fall für Aoyama selbst ein Riesending war, das habe ich nie so gesehen. Auch dass die Szene mit Amuro und Akaida so als erstes kam, was Aoyama sonst eigentlich fast nie macht, das habe ich auch so gesehen und dachte mir, oh, okay, komisch, aber der eigentliche Inhalt des Falls ist ja schon ziemlich wichtig. Also, ja, dass, ja. Wir sehen zum ersten Mal die Mianos, wir haben die Teeparty, wir haben die Nachricht mit Rum und alles. Das ist schon wichtig, aber jetzt so die, aber das war für mich nichts, was aus dem Rahmen fiel. Genau. So, von dem restlichen Kontext von Detective Conan. Es hat nur dazu beigetragen, dass Band 95 mit der Enthüllung, mit dem Wangenkuss von Ran und mit den Mianos und mit der Teeparty, dass Band 95 wirklich einer der wichtigsten Bände des ganzen Manga ist. Aber jetzt so diese, dass das irgendwie für ihn so einen Wendepunkt dargestellt hat, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich hätte es auch ehrlich gesagt nicht, das ist eigentlich im Prinzip dasselbe wie mit dem Kindergartenfall, wo Aoyama auch erst hinterher verraten hat, ja, ich habe den halt unter diesen Umständen gemacht, und er hat auch gesagt, Kapitel 923, Shinichi Boy 1, ist sein Lieblingskapitel vom Manga, eben weil es unter dieser Extremsituation gezeichnet wurde. Und den Fall fand ich auch schon immer gut, aber dass er diese Bedeutung für Aoyama hatte, das wusste ich nicht. Und jetzt hat er hat diesen Trick, in Anführungszeichen ist ja kein Trick, hat er mich schon wieder überrascht mit. Ja, genau. Was auch, wo ich das gerade eben angesprochen habe, die Enthüllung des Bosses im letzten Kapitel vor dieser Pause in neuen Kontext setzt, ist auch dieses Interview hier. Wurde bei uns im Discord-Server auch schon geschrieben. Damals dachten ja alle, oh, der Boss wird enthüllt, und dann kam die Nachricht, oh, Aoyama pausiert auf unbestimmte Zeit. Und da gab es viele, die gesagt haben, oh Gott, jetzt rusht das irgendwie zu Ende oder so, oder wir bewegen uns ganz schnell auf das Ende zu. Und das ist dann nicht passiert, und das Tempo ist danach nicht angezogen, wo viele so waren, hä? Und jetzt kommt nochmal das, wo Aoyama hier einfach sagt, ja, das mit dem Boss, ja, da sind schon irgendwie viele drauf gekommen. Und da dachte ich mir, enthülle ich's mal. Spannend, oder? Es ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt noch ganz viel anderes, was es zu erzählen gibt. Ich habe mein Pulver noch nicht verschossen. Und das glaube ich auch. Also da sind noch so viele offene Fragen, Verwirrungen und alles, Andeutungen, die gemacht werden und so. Ne? Allein diese ganze Sache mit Itakura ist ja noch offen. Aber es macht so viel Sinn, weil das Boss-Mysterium, es war ja kein klassisches Mysterium, so wie alle anderen geheimen Identitäten im Manga. Also das mit Areide als Wermut oder mit Bourbon. Und wir hatten ja nicht so richtig, wir hatten ja nicht so einen richtigen Hinweisaufbau, sondern nur so zwei, drei indirekte Hinweise mit diesem Lied, mit den sieben Kindern, also dieses Rabenlied und Karasuma, Karasu ist Rabe und so, oder Krähe. Und dann die Dying Message von Koji Haneda. Aber dass er es hier einfach so sagt, ja, die viele Fans haben es erraten. Und ich wollte jetzt einfach mal Klarheit schaffen. Das ist auch diese Offenheit oder dieses, dass Aoyama einfach sagt, ja, ich wenn Fans dann irgendwie richtig liegen, dann will ich es ihnen auch sagen. Weil er hatte auch mal gesagt, er hat in dem, damals als der Boss enthüllt wurde, hat er auch ein Interview gegeben mit der Shonen Sunday. Das Boss-Interview, wie es von Fans immer genannt wird. Und da hat er auch gesagt, ja, mir hat mal einen Leserbrief erreicht, wo jemand die Identität von Mary irgendwie relativ zu Anfang sehr gut entschlüsselt hat. Als das alles noch nicht bekannt war, dass sie die Mutter ist und so und die geschrumpfte Mutter. Und Aoyama war dann so, oh ja, toll. Und dann hat er seinen Redakteur gefragt, kann ich dem hier irgendwie zurückschreiben, irgendwie, dass er es erraten hat? Und der Redakteur hat dann gesagt, finde ich aber nicht so gut. Und das ist natürlich auch irgendwie faszinierend, dass Aoyama dann sagt, ja, wenn die es erraten, also ich will dann auch so ein bisschen Klarheit schaffen. Aber andererseits, sich dann auch dann auch für die anderen Sachen, die ja wirklich noch Geheimnisse sind, dass er dann auch schon so sagt, ja, ich habe schon noch einiges in der Hinterhand, also es ist noch nicht alles durch. Und in dem Zusammenhang auch ganz toll, was hier angesprochen wird, auch mit Oda, wo sie darüber sprechen, wie sie damit umgehen, wenn Leser Wendungen erraten oder darauf kommen. Auch mit YouTuber und Theorien und so. Und dass beide im Prinzip sagen, ja, ist dann halt so, aber ändern wäre schon blöd, weil man hat ja daraufhin aufgebaut. Und dass man das dann auch irgendwie macht, ist ja auch irgendwie uncool. Wo man ja wirklich sagen muss, es gibt einige Serien und also auch Fernsehserien, die die sehr darunter gelitten haben, dass dann, weil Leser auf etwas gekommen sind oder vielleicht irgendwas geleakt wurde, dass dann plötzlich, dass dann was umgeschrieben wird und dann wird es noch geändert und dann macht alles keinen Sinn mehr. Ein notorisches Beispiel dafür ist Armageddon 2001 oder 2000 von DC Comics, also die Batman und Superman und so machen. Die hatten so ein Event, Armageddon 2000 eben, wo es alles darauf aufgebaut hat, dass am Ende ein mysteriöser neuer Charakter, dass dessen wahre Identität enthüllt wird. Und dann wurde es geleakt vorher und dann haben sie gesagt, ach, die Story funktioniert aber nicht, wenn es am Ende nicht ein Twist ist. Also haben sie es komplett umgeschrieben und es hat alles gar keinen Sinn mehr gemacht. Also das ist, ich sag mal so, das ist einfach schwaches Writing, wenn man sich um des Twists wegen alles nochmal umschreibt, damit die Leser geschockt sind, dann ist es keine gute Geschichte. Und deswegen bin ich auch froh, dass Aoyama und Oda hier auch so veteranenmäßig halt sagen, ja, wenn sie es erraten, sollen sie ja auch. Dafür legt man ja Hinweise. Wenn ich einfach nur einen Twist will, den keiner kommt, dann kann ich die Hinweise auch alle vorenthalten. Nur dann macht es halt nicht so einen Spaß vorher. Und das fand ich hier sehr schön, das auch nochmal zu lesen. Also ich meine, man hat es ja schon erahnen können, weil wir hatten ja nie wirklich sowas, wo man gemerkt hat, oh, da wurde jetzt aber nochmal was umgeschrieben. Aber das nochmal so direkt zu sehen, fand ich sehr schön zu lesen. Ich fand das auch sehr beruhigend zu wissen, dass sie das so cool aufnehmen und sagen, ja, genau, Hinweise, dafür sind die ja da, ne, hurra, hurra. Ich alleine gegen eine Million Menschen, alles klar, kein Problem. Finde ich cool. Denn ich finde, genau sowas, was du gesagt hast, wenn man sowas nachträglich noch ändert, nur um einen Schockmoment zu haben, das ist eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, doch, schon irgendwie Kunden verarsche. Also irgendwie, ne? Was? Nee. Ihr habt es erraten? Nee, Moment mal. Nee, so lasse ich euch nicht hier davon kommen. Nee. Geht gar nicht. Und dann bin ich froh. Es ist schlechtes Writing. Bitte? Es ist schlechtes Writing einfach. Ja, genau. Muss man so sagen. Und ich bin froh, dass Aoyama und Oda einfach drüber stehen. Jo, finde ich cool. Macht weiter so. Viel Spaß. Und eben, wie schon gesagt, ne? Ich habe noch genug in der Hinterhand. Ja, das auf jeden Fall. Und ich persönlich würde es auch, wie gesagt, es ist ja, Sie haben es ja gesagt, es ist dafür da, die Hinweise werden gestreut, dass die Leser drauf kommen. Dann freuen sich die Autoren vielleicht auch schon, wenn man vor Ende der Geschichte was rausfindet. Und ich persönlich würde es auch, ja, ich sag mal, ein bisschen schwach finden oder so. Oder weiß ich nicht, so dass man dann nicht zu seinem eigenen Werk steht, wenn man halt jetzt so sagt, oh mein Gott, ja, der hat es jetzt rausgefunden, jetzt hat er alles aufgedeckt, jetzt ändere ich das alles und dann wird es alles total verkorkst, nichts macht mehr Sinn und man macht das eigentlich perfekte Werk, was man geschaffen hat, dadurch kaputt. Also, nee, also dann doch lieber, wie die das machen, drüber stehen und sagen, ja, ihr habt recht gehabt, aber das ändert jetzt trotzdem nichts daran, dass ich das so weitermache wie bisher, denn das ist gut und bleibt gut und wird auch gut und es sind ja auch noch lange nicht alle, die das rausgefunden haben. Also, wenn das One Piece wirklich im Kosovo ist, dann wird Oda das nicht mehr ändern, nur weil einige Theorien-YouTuber das jetzt irgendwie rausgefunden haben. Kein Witz übrigens, es gibt eine Fan-Theorie, dass das One Piece im Kosovo ist. Was? Echt jetzt? Ich wollte schon sagen, nicht im Kosovo, im Tempel in Sarajevo, aber okay, ja, gut. Ich würde jetzt mal zu der großen Stelle kommen. Es gibt noch sehr viele kleine Sachen, über die man, die ich toll fand. Aber vielleicht mal, um über die größte Sache zu sprechen, die noch im Raum steht. Gegen Ende des Interviews kommen sie dazu, wie es dann auch irgendwie so ist, so lange einen Manga zu machen und wie es dann auch irgendwann mit dem Abschluss ist, weil die dann sagen, ja, weil Oda sagt dann, er zeichnet nicht bloß weiter, um die Serie am Leben zu halten. Mhm. Und wo sie auch sagen, ja, wir haben noch Spaß in unserer Arbeit, kommen sie dann eben darauf zu sprechen, wie zügig können wir dann zum Ende kommen. Weil Oda hat ja auch schon, One Piece ist ja im finalen Arc jetzt, hat Oda auch schon vor ein paar Jahren gesagt, ich will noch so 5 Jahre One Piece machen und dann soll es vorbei sein. Und dann fragt er Aoyama, wie schnell Aoyama denn Detektiv Conan abschließen könnte. Und dann sagt Aoyama, ich verrate Ihnen jetzt mal was, die Skizzen fürs letzte Kapitel habe ich bereits in der Schublade. Oh mein so. Gott. Dazu muss Hammer. Man sagen, Hammer, es gab diese Gerüchte schon seit längerem, weil eine gewisse deutsche Seite, die sich mit Detektiv Conan beschäftigt, mal ein Interview falsch übersetzt hat, wo Aoyama mal gesagt hat, irgendwie, ja, ich habe schon so ein paar Ideen für Dialoge am Ende, aber sonst, ja, habe ich nichts in Stein gemeißelt. So, das muss man alles davon trennen. Jetzt reden wir hier konkret darüber, dass das in dieser Zeit, Dezember 2017 bis April 2018, Gosho Aoyama ein Ende für das letzte Kapitel gezeichnet hat. In Skizzen. Das sagt genau. Er hier rohe mehrmals. Rohe Skizzen. Ja, also das sind sogenannte Nemu, rohe Storyboards. Wenn ihr Band 83 habt, dann ist da hinten die Geheimakte drin. Mhm. Und da war ja auch eine Illustration Gallery, wo mal so gezeigt wird, wie das dann mit so Kommentaren, wie sich so eine Rohskizze ins finale Kapitel entwickelt. Da könnt ihr euch mal ansehen, wie so eine Rohskizze aussieht. Das ist halt wirklich auf so einem linierten College-Block-Blatt quasi, man sieht die Linien da auch, ist das halt so sehr strichig. Also sehr strichig, mir noch irgendwelchen Anmerkungen drin und so geschrieben. Rohskizzen, das Roh ist nicht übertrieben, die sind schon ziemlich roh. Und was auch wichtig ist für den Kontext, ist, dass Aoyama hier zweimal sagt, ja, ich weiß, ob ich mich für dieses Ende entscheide, ist noch nicht sicher. Und ich will nicht verraten, wie lange Conan noch ungefähr läuft, anders als Oda, der das ja sagt, ich habe mich zwar oft verschätzt, aber ich plane so mit 3 Jahren, das wäre schön. Aber Aoyama sagt, ich mache solche Zeitangabe nicht, weil ich weiß ja nicht, ob ich das Ende noch ändere. Das ist extrem wichtig, weil, ich möchte das an dieser Stelle nochmal betonen, ich habe jetzt schon in dieser Zeit, wo das Interview jetzt draußen ist, habe ich schon mehrfach Leute gesehen, die gesagt haben, ja, im Interview mit Oda hat Aoyama gesagt, dass er die ganze restliche Story schon gezeichnet hat. Die ganze restliche Story. Das ist nicht, was Aoyama hier sagt. Und genau, also ganz ehrlich, allein für diese Stelle, die wir gerade besprechen, bin ich richtig froh, dass wir Josef Schale raufgesetzt haben und nicht irgendwie irgendwas, ja, irgendeine Fanübersetzung einfach nochmal übersetzt haben ins Deutsche. Das ist echt wichtig, was hier steht. Ja, vor allen Dingen halt auch der genaue Wortlaut halt, wie er es halt gesagt hat. Weil, also ich habe jetzt diese, ich sag mal, Gerüchte, die du oder Fantheorien oder was du auch immer gelesen und gehört hast. Ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber es ist ja ganz definitiv klar, als du das eben ausgeführt hast, ich habe hier mit dem Kopf geschüttelt, weil Aoyama hat nicht gesagt, dass er schon alles fertig hat. Er hat das gesagt, was ihr eben gehört habt, dass es da Rohskizzen gibt, das gibt es und dass er sich da Gedanken gemacht hat. Aber mehr hat er halt noch nicht und wie gesagt, er hat auch noch nicht das finale Ende vorgesehen. Er kann das immer noch ändern und ja, das finde ich in dem Zusammenhang ist eigentlich eine der wichtigsten Stellen mit in dem Interview, gerade auch, weil er das halt selber auch sagt, bezogen halt auch wegen der Gesundheitsgeschichte, weil er ja, da kommt für mich so rüber, dass ihm begreifbar ist, wie wertvoll das Leben ist und gerade durch seine Krankheiten, die er hatte, das zeigt halt, dass er nicht unverwundbar ist und dass, klar, irgendwann geht es mit uns allen zu Ende und so, aber ich fand diese Stelle und wie er das so gesagt hat, das hat es noch mal ein bisschen ja einfühlsamer gemacht und so wirklich, oh ja, das stimmt so, und dass man sich so wirklich seine Gedanken auch drum macht und so denkt, ja, es könnte jederzeit irgendwas passieren oder so, also so ganz komisches Gefühl irgendwie, ja, was ich da hatte. Aber was er damit ja auch sagt, er sagt, hey, das war für mich ein besonderer Ausnahmezustand und in dieser Momentaufnahme habe ich diese Rohskizzen angefertigt. Ne? Und dann kommt natürlich wieder alles rein, was Lasse sagte, wiederhole ich nicht nochmal, ne? Also Leute, nicht ausflippen, nicht schreien, nicht im Kreis laufen. Ja, also es ist das, was es ist, und ich bin super, super dankbar für die Übersetzung, die wir hiervon haben. Für mich kommt es auch so ein bisschen rüber, Aoyama sagt das ja so ein bisschen casually, so ein bisschen beiläufig fast. Und er lacht, ne, er so, lacht. Keiner lacht, weiß, wie lange er noch ist, ne? Oder so, ne? Ja, ja, und auch wir, und auch, aber gleichzeitig auch habe ich so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass es so ist, ja, das habe ich da gezeichnet, als ich schwer krank war. Und aber ob ich das wirklich nehme, weiß ich nicht. Also fast so ein bisschen so, wie er da so krank ist und als er dann später gesund ist, guckt er sich so die Skizzen an, ah, das, ach ja, das habe ich ja so gemacht. Genau, es war eine Momentaufnahme im Ausnahmezustand, ja. Genau. Hier habe ich noch meine persönliche Theorie dazu. Er hat ja gesagt, Skizzen fürs letzte Kapitel. Und bei der letzten Krankenhauspause hat er ja den Shinran Flashback gezeichnet. So, meine Theorie ist, das letzte Kapitel von Detective Conan ist ein Epilogkapitel, was 10 Jahre später spielt, wo wir die Hochzeit von Shinichi und Ran sehen. Und das hat er skizziert. Das passt dazu, dass er beim letzten Mal auch Shinichi und Ran da gemalt hat. Und es passt auch dazu, dass es ja für den Kontext der restlichen Geschichte egal ist, weil es ist ja nur ein Epilogkapitel. Das wäre natürlich auch irgendwie schon lustig, aber das ist nur so mein ganz persönliches Gedankenspiel. Ich finde auch ganz wichtig, was danach gesagt wird, wo Oda dann sagt, bei meinen bisherigen Prognosen lag ich immer falsch. Also will ich das jetzt nicht zu laut gesagt haben, aber mein Ziel sind 3 Jahre. Und dann sagt Aoyama, aber genau kann man das sowieso nicht sagen, was? Die Charaktere haben eben ein Eigenleben. Und dann sagt Oda, genau, und wir sind nur die Navigatoren. Ja. Auch schön, fast poetisch im Interview. Ja. Aber es stimmt, jeder, der schon mal irgendwie auch nur Fanfiction oder sowas geschrieben hat, dieses mit die Charaktere haben ein Eigenleben und man weiß, das kann das vorher nicht so planen, wie lang das wird. Das ist absolut wahr. Wenn man versucht mit Writing, es kann sich alles so viel länger werden, als man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Auch irgendwie der Horikoshi, den ich vorhin erwähnt habe von My Hero Academia, der hat das im Interview mit Oda auch gesagt. Ja, irgendwie, ich wollte das hier, mein Sportfestival-Turnier, dachte ich irgendwie so, ein Band wird es schon gehen und dann ist es fertig und dann wurden es irgendwie 3-4 Bände. Und die Serie wollte eigentlich nach 20 Kapiteln vorbei sein, jetzt wird es eher so fast 50. So diese Längeprognosen und also Charaktere, wie sich das alles entwickelt, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und diese Entwicklung, das ist alles immer konstant im Flux. Deswegen bei diesen alten Gerüchten mit dieser Fehlübersetzung, wo es dann schon hieß, das ist noch von 2011 oder so, da stammen diese Gerüchte noch her, also bevor Aoyama überhaupt seine erste Krankenhauspause hatte. Und da habe ich auch immer gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, sich auf so ein Ende komplett festzulegen, weil es passieren immer noch so viele Sachen, es kommen neue Charaktere dazu, die Wichtigkeit von Charakteren verändert sich dadurch, wie es halt sich im Zusammenspiel ergibt und mit dem Leserfeedback und alles. Und dass er das jetzt im Zuge der Krankheit irgendwie so gemacht hat und wo er auch sagt, ja, das, keine Ahnung, ob ich das noch ändere oder ob ich mich überhaupt dafür entscheide, das ist eben der wichtige Punkt. Es ist nicht so, auch mit dem, wo er es gesagt hat, es ist nicht so, dass ein fertiges, komplett getuschtes, geinktes, vollständig ausgearbeitetes Endkapitel irgendwo in einem Safe liegt und dann, und so, das ist das Ende, worauf alles hinarbeitet. Es macht keinen Sinn, so ein steifes Ende in der Schublade liegen zu haben. Deswegen ist es alles ganz wichtig mit dem Kontext, dadurch, dass es Skizzen sind, dadurch, dass Aoyama zweimal sagt, ich kann es noch ändern. Oder das nennt man Entwurf, ja, einfach nur. Ja. Ja. Und irgendwie, ich glaube, die Leute haben einfach, die haben dann irgendwie sowas im Kopf wie mit Agatha Christie, dass die irgendwie den letzten Poirot-Roman irgendwie im Banksafe hatte, für schlechte Zeiten oder so, das Manuskript, das einfach fertig schon mal da ist und so, oder irgendwie bei J.K. Rowling von Harry Potter, die ja irgendwie dieses, das Epilog-Kapitel mit dem alles war gut und so, dass sie das schon von Anfang an feststand, aber für so eine Manga-Serie auch, es macht einfach keinen Sinn, da so was ganz Starres niederzuschreiben. Die haben natürlich grobe Ideen, die wissen auch, dass Aoyama dann gesagt hat, ja, ich habe schon so ein paar Ideen für irgendwie Dialoge oder so. Na klar machen die sich auch Gedanken drüber, aber man kann sich einfach nicht so darauf versteifen. Und ich würde einfach mal sagen, Aoyama hat das damals gemacht und wir sind ja jetzt 5 Jahre später. Wir wissen, wie sich die Geschichte seitdem entwickelt hat. Ist das jetzt irgendwie, war das jetzt so irgendwie, ach, man weiß schon, ah, man hat das Gefühl, da steht auf jeden Fall ein Ende fest und alles läuft jetzt darauf zu? Nee. Ich hoffe, alle sagen nein, die jetzt zuhören. Ja. Aoyama sagt, sie sagen ja auch an einer anderen Stelle, es passiert immer noch so viel und dann möchte ich noch, es gibt ich noch möchte so viel, noch so viel möchte. Zeichnen und erzählen. Ja, und dann irgendwie, das jetzt, es kamen ja jetzt so ein paar Fälle im letzten Jahr im Vorlauf von Film 25, wo die Charaktere irgendwie von diese Wild Police Story Charaktere, wo die nochmal irgendwie relevant waren und wo dann auch Leute so gesagt haben, boah, das macht Aoyama nur, um den Film zu bewerben und so. Und dann hat Aoyama in einem anderen Interview gesagt, ah, ich finde die Charaktere so cool, ich will noch mehr Fälle mit denen machen, das wär doch irgendwie schön. Und das ist einfach das, was die Leute manchmal vielleicht auch nicht verstehen. Vielleicht ändert das Interview was daran. Oda und Aoyama und auch viele andere Mangaka, die lieben einfach, was sie tun. Das sind Künstler durch und durch und die haben einfach Spaß daran, ihre Geschichten zu erzählen und ihre Serien zu machen. Aoyama hat das ja auch schon in Interviews gesagt, könnt ihr euch auch im Con-Wiki durchlesen, der Artikel von Aoyama ist sehr detailliert, auch mit seiner Kindheit und dass er Anime machen wollte. Er wollte schon immer Geschichten erzählen und dass er dann gesagt, und dass er bewusst wurde, als bei Anime muss man erst irgendwie so als unterer Anfang irgendwie so als Aushilfszeichner irgendwie für bestimmte Schnitte arbeitet man sich hoch. Und beim Manga kann man eben von Anfang an, ist man alles. Da ist man Regisseur, man ist Drehbuchschreiber, man ist Animation Director quasi, in Anführungszeichen so. Und man macht da alles. Und sie lieben, was sie tun und sie haben Spaß daran. Und sie zeichnen natürlich nicht einfach nur um des Zeichnens willen. Das hat alles einen Punkt und es läuft einfach was zu. Das hat Aoyama auch in der Vergangenheit gesagt. Die Serie hat schon einen Endpunkt. Aber alles, was da auf dem Weg ist, beschließen sie halt auch so ein bisschen daraus, wie sie einfach Lust darauf haben. Und das ist wunderschön, weil dieser ganze Zynismus, den der Fans irgendwie reinbringen, ah, die machen es nur für Geld und Aoyama, der... Das wird hier deutlich widerlegt. Ja, der will einfach nur abkassieren und deswegen hält er halt die Story irgendwie so am Laufen und so. Was keinen Sinn gemacht hat. Aoyama ist schon ewig lange reich durch Detective Conan. Die Serie ist nicht erst seit gestern erfolgreich. Gosho Aoyama könnte jetzt sagen, ich zeichne nie wieder ein einziges Blatt Manga und würde für den Rest seines Lebens nicht mehr arbeiten müssen. Und das hätte er schon lange sagen können. Ja, und er hat sich zweimal seine Gesundheit so sehr ruiniert, dass er ins Krankenhaus musste. Zweimal, wirklich nach dem ersten Krankenhaus auch mal. Er hat danach wieder so hochgefahren, dass er sich halt wieder ins Krankenhaus befördert hat. Und wenn, was noch viel wichtiger ist als Geld im Leben, ist Zeit. Deswegen sagt man ja, Zeit ist Geld, beziehungsweise das andere ist auch richtig, Geld ist auch Zeit. Mit Geld kann man sich viel Zeit erkaufen quasi. Ja. Und für diese Rolle ist Mangaka, für diese Ansicht, dass es dann irgendwie nur um Geld geht, ist Mangaka der völlig falsche Beruf. Aoyama und Oda, die haben zwar irgendwie schicke Sachen in ihren Häusern, Aoyama hat irgendwie erzählt, dass Oda bei sich im Badezimmer irgendwie eine riesige Shenlong-Statue hat von Dragon Ball, wo dann das Wasser rauskommt fürs Waschbecken und so. Und die machen sich ihre Wohnungen schick und so und haben irgendwie ganz viele Krimskrams da rumliegen, aber sie können ja mit ihrem Vermögen, was sie haben, also sagen wir es mal so, wie es ist, das sind Multimillionäre, Oda und Aoyama auf dem Level. um die mit diesem ganzen Geld, um das wirklich ausleben zu können, ist Mangaka der völlig falsche Beruf. Wenn es denen nur darum gehen würde, hätten die ihre Serien schon beendet und würden es jetzt irgendwie machen wie Akira Toriyama, dass sie mal für alle 3 Jahre ein neues Drehbuch schreiben für einen Film von ihrem Franchise und dann auch ein bisschen Geld nebenbei machen und ansonsten einfach ausleben, dass sie reich sind. Also ich möchte jetzt Akira Toriyama nicht... Ich dachte auch gerade, Ja, also Akira Toriyama hat sich ja lange vorher schon zur Ruhe gesetzt und hat dann auch Kurzgeschichten geschrieben. Aber ich meine so in dem Sinne, dann würden sie einfach, was andere Veteranen-Mangaka auch machen, dass sie dann halt eine zurückgenommene Rolle haben und dann vielleicht noch so bei animierten Projekten als Berater und Drehbuchschreiber machen. Aber stattdessen machen sie Mangaka, was wirklich so ein arbeitsmäßiger Grind ist, der ein buchstäblich kaputt macht. Wir sehen es ja an Aoyama und auch an Oda. Der war auch schon mal im Krankenhaus. Und auch ganz viele andere Mangaka. Das ist absolut der falsche Buch dafür, um ein zynischer Typ zu sein, der nur aufs Geld aus ist. Und einfach diesen ganzen Leuten, ich möchte denen am liebsten alles ins Gesicht klatschen. Guck dir mal an, was diese Leute, die hier diese Serie machen, die ja schon seit Jahrzehnten vielleicht Spaß bereitet, und dass du irgendwie dich beschwerst, irgendwie, können auch mal lange zu Ende gehen, oder, und der will ja nur Geld. Nee, der hat mehr Leidenschaft, als du dir das jemals vorstellen könntest. Und das ist so unfair teilweise. Mangaka kriegen teilweise westliche Fans. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber westliche Fans im Internet sind undankbare Bitches, die immer nur sich beschweren und rumheulen und vielleicht mal auf ihr Leben klarkommen sollten, dass diese Mangaka, die wirklich ihre Gesundheit ruinieren mit diesem Job, dass die nach 25 Jahren immer noch die Leidenschaft haben zu sagen, ja, meine Arbeit macht mir noch Spaß und ich mache das auch noch weiter und na klar tue ich das und irgendwie, und ich liebe das, was ich tue. Oder? Was soll das denn? Ja, da sollte man müsste einfach mal öfters dankbar dafür sein, was diese Menschen auf sich nehmen. Und klar, es sind Produkte, die wir kaufen und die haben auch was davon. Aber ganz ehrlich, Mangaka, was die leisten für ihre Kunst und für ihre Serien, das ist beeindruckend. Und ich finde, dieses Interview ist auch gerade wieder ein ganz großes Ding, wo man sagen kann, man muss einfach vor diesen Männern Respekt haben und dankbar sein für das, was sie künstlerisch leisten. Und ich bin für jedes einzelne Kapitel von Detektiv Conan, was ich zu lesen bekomme, bin ich dankbar. Wenn dann irgendwelche Leute sagen, oh, hier, Detective Boys und so, ich denke mir so, nein, ist mir völlig egal, das ist ein neues Conan-Kapitel, ich liebe das, das ist geil, dankeschön. Und das ist einfach... Du sagst das echt schön, also darf ich das groß, mal... Also nochmal... was ich am Anfang gesagt habe, sie kommen hier sehr sympathisch rüber und ich hatte schon vorher großen Respekt, aber der Respekt hat sich auch nochmal gesteigert, weil ich finde das einfach toll, wie sie hier mit ihrer Kunst und mit ihrer Arbeit umgehen. Und wenn jetzt noch jemand sagen möchte in den Kommentaren, ja, also diese Shenlong-Statue ist immer ganz schön, dann sage ich euch, also ihr im Gegensatz zu den beiden verbringt vermutlich, wie ich auch, viel mehr Zeit zu Hause, wir haben das Glück dazu, und wenn ihr euch zu Hause nicht wohlfühlen könnt, das ist ein großes Problem dann. Und wenn er sich wohlfühlt mit der Statue, wo auch immer, im Badezimmer, ist doch schön. Dann hat er einen Ort mehr, an dem es ihm mal gut geht und er sich nicht buchstäblich zu Tode arbeitet. Ja, damit hier nicht noch mehr Menschen zu Tode kommen, hat Aoyama preisgegeben, dass nur er einem bestimmten Charakter Leben einhauchen kann. Wer ist es und warum? Ja, die Zuschauer sind scheinbar verstummt. Die antworten dir nicht, Kevin. Das ist irgendwie ganz komisch. Die haben das Interview scheinbar nicht genau genug gelesen. Nein, es ist natürlich Jin, wo Gosho Aoyama das hier im Interview sagt, dass dann irgendwelche Leute ankommen und dann Jin, Aoyama drückt das so aus, dass sie dann Jin so sagen lassen, oh, ich bringe euch jetzt alle um. Und Aoyama sagt, nein, nein, so würde das Jin doch niemals sagen, nein, hört auf damit. Und das ist ja auch so eine ganz interessante Sache, weil, was auch die Filme angeht, es gibt nämlich auch ein berühmtes Beispiel mit Ai Haibara in Film 6, den ja manche Leute sehr, sehr toll finden, Film 6, wo Aoyama als Ai sich opfert. Da sagt er, mir hat sie ja so einen Dialog, und da hatte Aoyama irgendwie damals vorgeschlagen, das könnte man irgendwie, sollten man vielleicht irgendwie anders machen. Und das Filmteam hat gesagt, nö, wir machen das jetzt einfach so. Und das ist ja auch so eine Frustration, die Aoyama hoffentlich nicht so oft spürt, weil er dann hoffentlich, wenn er mit den Leuten redet vom Filmteam, dann sich öfters mal einig ist. Aber man muss ja auch sagen, als Mangaka hat man keinen Einfluss direkt auf die Filme. Man ist zwar so beratend und man arbeitet mit denen zusammen, aber wenn es hart auf hart kommt, kann das Filmteam einfach sagen, nö, wir haben die Lizenz, das heißt, wir müssen nicht auf sie hören. Aber natürlich läuft in Japan auch viel mit Respekt. Und deswegen, ich denke mal schon, Aoyamas Input wird groß geschätzt. Und dann mit so Charakteren wie Jin, das ist dann, kann man dann auch quasi direkt auch an die Fans weiterleiten. Weil ja. Es gibt ja manche Fans, die bestimmten Charakteren gerne mal irgendwas zuschreiben, was die Charaktere sind oder wie sie sich verhalten. Und das ist so ein typisches Beispiel, dass dann der Originalschöpfer sich so die Hände über den Kopf zusammensteht und so denkt, oh nein, nein, so ist das doch gar nicht. Der Charakter ist doch eigentlich ganz, ganz anders. Oh je. Und das ist ein Problem, wo man schon irgendwie gedacht hätte, dass das die Künstler so haben. Aber es hier nochmal so direkt ausgedrückt zu sehen, das fand ich auch, auch schon ein bisschen amüsant. Ich fand auch witzig, er sagt an einer Stelle, Action-Szenen, also gibt's ja bei Conan, nicht in dem Übermaß, so, aber er würde gerne, wenn er nochmal könnte, einen Action-Manga mit vielen Kämpfen zeichnen. Und dann denke ich mir immer, ach, haben wir vielleicht darum so viele Kampfsportler? Finde ich auch irgendwie witzig. Mhm. Wie er auch sagt, oder wie beide sagen, was sie gerne machen, bringen wir einfach rein. Oder was sie gerne machen möchten, was sie gerne zeichnen möchten, was sie gerne erzählen möchten, bringen sie einfach rein. Ob Roboter in One Piece oder, ne, wenn er Bock drauf hat. Und die haben beide, wie wir wissen, viel Bock, dann machen die es einfach. Ja, das ist schon diese Stelle mit Oda, der dann sagt, ja, auch ich wollte Roboter haben, also habe ich Roboter bei One Piece. Ich fand das so witzig, wie er das sagte. Und wenn dann sagt Aoyama, ja, wenn ich halt was mit Baseball machen würde, mache ich halt einfach mit Baseball und der Fall ist noch immer vorbei und dann mache ich was anderes. Das macht, denke ich, cool. Auch so eine Art Seelenfrieden, oder? Wenn man sagen kann, jetzt möchte ich das machen, jetzt möchte ich das nicht mehr machen, ich habe jetzt Lust darauf. Und wenn man diese Freiheit hat, immer entscheiden zu können, was möchte ich jetzt machen, das kann einem nur gut tun, denke ich. Das erinnert mich auch an andere Geschichten von Mangaka. Zum Beispiel, es gibt ja JoJo's Bizarre Adventure. Mhm. Da gibt es eine gute Dokumentation vom MDR, Popkult Japan, wo sie auf Hirohiko Araki... Vom MDR? Ja, vom MDR. Für die ARD. Also MDR für ARD. Ach, okay. Da interviewen sie auch Araki und der sagt dann, ja, ich wollte bei der Jump anfangen, aber es war ja schon vieles besetzt. Also wenn ich einen Fußball-Manga machen wollte, dann ging das nicht, weil es gibt schon irgendwie Captain Tsubasa und so in der Jump. Konnte ich nicht machen. Und dann wollte ich einen Horror-Manga für Shonen-Jungs machen. Und dann wurde mir gesagt, ja, aber eigentlich zeichne man Horrorgeschichten für diese Zielgruppe nicht. Und dann sagt Araki, ja, ich hab's dann einfach trotzdem gemacht. Oder Akira Toriyama, der dann ja irgendwann entschieden hat, dass Son Goku erwachsen wird, also groß wird, wo er dann seinen Redakteur angerufen hat und gesagt hat, ich kann einfach nicht mehr, ich möchte jetzt endlich, dass Son Goku groß ist und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Redakteur, lassen Sie mich bitte Son Goku einfach groß machen. Und der Redakteur dann so sagt, okay, Toriyama beruhigt dich, dann mach das halt. Und das sind dann auch so Sachen, wo man als Mangaka auch einfach mal sagen muss, ich mach's dann jetzt einfach trotzdem. Und irgendwann, und halt Oda und Aoyama sind halt auch so groß, also bei Aoyama ist das ja eh egal, weil in den Fällen passt das ja schon, aber Togashi, der Mangaka von Hunter x Hunter, hat mal gesagt, man muss als Mangaka, muss man das so machen. Am Anfang hört man immer auf die Redakteure und dann, wenn man groß genug ist als Serie und genug verkauft, dann macht man einfach das, worauf man Bock hat, weil dann können sie irgendwann nicht mehr so richtig Nein sagen zu einem. Und wenn es und ich glaube, es gibt bei Shogakukan und Shueisha wenig Leute, die zu Ichiro Oda und Gosho Aoyama so richtig Nein sagen, solange sie nicht vollkommen den Quatsch machen. Und das ist dann, da muss man auch einfach mal so sagen, ich bin der Mangaka, ich mache das jetzt so. Und da habe ich jetzt Bock drauf und das mache ich so und das sage ich jetzt so, weil... Ich bin froh, das dass sie die Freiheit haben dafür. Ja. Dafür ist es ja deren Werk sozusagen. Ja, ja. Das reicht, also ich bin jetzt mal ganz böse, das reicht, dass man mit seinem Werk machen kann, was man will. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich das erstmal so ein bisschen verdienen muss, ja. Ne? Ja, oder erarbeiten, genau. Mhm. Klar, also du kannst, wie Lasse schon sagst, du kannst jetzt, Aoyama könnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, auch ja, ich hab jetzt Bock, dass alle außer, keine Ahnung, Yamamura sterben und dann ist er der Einzige. Con ist eigentlich ein Saiyajin, huch. Ja, oder sowas, ne? Also das kann er ja nicht bringen, sowas völlig Absurdes, aber. Aber da sind wir ja, dafür sind sie ja auch. Klar, aber da ist man dann immer so in diesem Bereich, ja, aber wenn sie das und das irgendwie machen würden, das ging ja nicht, wo man halt wieder muss, ja, aber dann wären sie einfach schlechte Schreiber und sie, das sind sie halt nicht. Also die sind schon so, dass sie realistisch wissen, was komplett den Rahmen sprengen würde und was nicht. Aber nur weil dann immer, weil dann manchmal auch so Leute sagen, oh ja, wenn die Mangaka alles tun würden, dann können sie auch das und das machen. Ja, nee, also sie sind ja nicht komplette inkompetente Idioten. Ne? Aber das so gewisse Freiheiten muss. Jahre bewiesen haben, eher. Ja, aber so manche Freiheiten muss man sich trotzdem erstmal erarbeiten. Ja, auch die Freiheit, die sich Aoyama gerne nimmt für neue Charaktere. Wie macht er das? Rein nach Gefühl. Manchmal hat er Lust auf einen bestimmten Charakter oder er denkt sich, den haben wir noch nicht. Dann könnte die Serie bereichern, dann mache ich die einfach. Die Einstellung fand ich wundervoll. Und ich weiß zum Beispiel, ja, einen meiner ja, Lieblingscharaktere, ja, Chihaya Hagiwara, wirklich super gern zu schätzen. Und ja, genau die haben wir noch nicht. Und ja, genau die bereichert die Serie. Und ja, danke, dass du sie einfach gezeichnet hast. Und ich meine, es hat funktioniert bisher. Also aber hallo, es von den wiederkehrenden Charakteren, auch allgemein so in der ganzen Serie über von den wiederkehrenden Charakteren, da war, die sind ja alle, haben ja irgendwo ihre Daseinsberechtigung gehabt und eigentlich so richtig, es gibt keinen Charakter, wo sich alle Fans einig sind, na den mag ich jetzt aber wirklich überhaupt nicht. Selbst irgendwie Genta und Yamamura, da sind zwar viele Leute so, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, oh, die sind einfach, das Yamamura, ich finde den lustig. Das ist genau mein Humor, finde ich super toll, wenn er mal auftaucht und so. Und das Schöne ist ja auch, Con hat so viele Charaktere und das ist auch so eine Teil der Magie von Conan, dass jeder findet irgendwen, den er mag. Ja, genau. Es ist für jeden was dabei. Ja. Und auch mit den allgemeinen Themen, mit den Fällen. Manche mögen die Fälle lieber, manche die Romantik, manche der Haupthandlung. Und manche sind nur für Kaito Kid da. Und manche wollen nur Amuro anschmachten. Das ist toll. Das ist so eine der Sachen, die Detective Conan auch so erfolgreich machen. Weil das ist eben da auch wichtig. Und dass man eben die Charaktere dann so nach Gefühl macht, also natürlich jetzt so bei manchen Charakteren, zum Beispiel Masumi Sera ist ja so ein bekanntes Beispiel, da war es ja so, dass es die Natsuki Kushimizo gab, die richtig beliebt war als so Detektivin, wo man nicht genau zuerst nicht gesehen hat, dass sie eigentlich ein Mädchen ist und kein Junge und dass man sich dann irgendwie gedacht hat, ja, so eine irgendwie, die war, ist war richtig beliebt und es gibt irgendwie Leute, die wollen ein Videospiel zu der machen, aber die ist ja jetzt eine Verbrecherin, also mache ich einen wiederkehrenden Charakter so. Das hat die Serie noch nicht und scheinbar wollen das die Leute, also mache ich das einfach. Und ich wollte ja hier eh noch irgendwie eine Schwester für Shuichi Akai machen und dann kombiniere ich das jetzt einfach und ja, jetzt habe ich hier diesen Charakter und mal sehen, wie sie ankommen. Oh, finden viele Leute toll, super. Habe ich eine Bushikose-Detektivin, das hatte ich vorher noch nicht, cool. Und ja, und zack, eine der beliebtesten Figuren der Serie erschaffen. So einfach geht's manchmal. Ja, ich denke, bevor wir dieses wunderschöne Interview zum Schluss bringen, möchte ich unbedingt nochmal sagen, was Aoyama sagte, da ist noch so vieles, das ich zeichnen und erzählen möchte. Aoyama, bitte tu es. Ich bin gespannt auf das, was du uns mit Rum noch zu zeigen hast. Ich bin gespannt auf so viel anderes und ich befürworte den einen Satz, den ich zitiert habe, bis zur Unendlichkeit. Und wenn er Meditativ-Con durch ist und danach immer noch Magic Kaito weiterzeichnen will, dann werden wir auch das lesen. Und da haben wir dann auch Bock drauf, ja, oder? Aber hallo. Ja. Und das auch, das Aoyama, das hat er nicht in diesem Interview gesagt, sondern im anderen Interview, wo er dann gesagt hat, ja, und wenn Con durch ist, dann mache ich noch Magic Kaito weiter. Wo man auch sagen muss, boah, irgendwie über 30, bald 30 Jahre an einer Serie gearbeitet und dann sagt er halt, ja, diese andere Serie, die habe ich auch noch nicht fertig, also da werde ich schon noch weitermachen. Das ist, da hat er bestimmt geil. Auch noch nicht alles Pulver verschossen, nicht wahr? Nee, bestimmt nicht. Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein wirklich historisches Interview mit historischer Tragweite. Gerne in voller Gänze lesen. Connenews.org, beide Teile vorhanden. Wir werden demnächst auf Patreon das komplette Interview nochmal in seiner Rohform veröffentlichen. Also wer uns da unterstützen mag, könnt ihr gerne machen. Dann kommt es rauf und dann könnt ihr sehen, was uns Josef übersetzt hat. In der Rohform, ohne Korrekturen, ohne irgendwas. Auch mit einigen ganz, ganz kleinen Fitzelchen, die es nicht in den Artikel geschafft haben. Es ist nichts Dramatisches, versprochen. Wir würden nichts auslassen vom regulären Interview, logischerweise. Nur ein paar Randnotizen, die halt schwer in den Artikel hineinzupferchen waren. Wer mehr über Josef erfahren will, auch über ihn, oder wir haben mit ihm auch schon zwei Interviews geführt, länger her, trotzdem lesenswert. Danke an Josef, danke an alle Leser. Ich würde sagen, mit dem Conncast sind wir aber noch lange nicht vorbei. Vorbei ist aber jetzt meine Zeit. Ja, eine Premiere, ich lade mich selber aus, das gab es noch nie, glaube ich. Ich sage von mir aus einfach mal tschüss, Lasse, tschüss, Olli, tschüss, Zuhörer. Ja, vielen Dank, Kevin, dass du da warst, dass du dieses großartige Interview ja mit auf den Weg gebracht hast hier, dass wir Josef engagieren konnten, den Kontakt da hatten, dass er ja das gemacht hat. Daher sage ich auch nochmal gerne vielen Dank, Josef, für deine großartige Arbeit. Dieses Interview ist wirklich ein Meilenstein, sage ich mal, der Detektiv-Conan-Geschichte, weil, ja, wir haben es gerade in voller Gänze gehört, was alles positiv daran ist. Lest es gerne nochmal, man kann sehr viel Zeit damit verbringen und, ja, ich denke, das Interview ist auf jeden Fall jetzt schon ein, ja, Highlight des Jahres, wo wir am Ende des Jahres gerne nochmal darauf zurück zu sprechen kommen werden. Das Interview wird für immer Relevanz behalten, sich für immer gut lesen lassen und ich hätte es jahrelang bereut, wenn ich heute nicht beim Conncast dabei gewesen wäre. Von daher danke an euch beide, dass ich hier sein durfte. Ciao! Gut, kommen wir damit zu den News im Bereich Anime in Deutschland. Da haben wir zuerst eine etwas unschöne News, denn Magic Kaito 1412, die zweite Anime-Adaption zum Kaito Kid Manga, wurde jetzt von Amazon Prime runtergenommen. Seit Oktober 2021 war der Anime dort zu sehen und wird jetzt, die News kam am 14. und innerhalb der nächsten 30 Tage, also jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist es dann, glaube ich, noch nicht von Amazon Prime runtergenommen. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal nach. Nein, das stimmt. Man kann sich es jetzt noch ansehen, aber dann bald nicht mehr. Der Anime hat so ein bisschen eine unglückliche Story. Er ist ja von Peppermint Anime lizenziert und war dann auf Wakanim zu sehen lange Zeit. Dann wurde er von Wakanim entfernt. Es gab ihn auch teilweise auf Netflix für knapp 2 Jahre und dann letzten November wurde er auch da runtergenommen. Und jetzt auch schon wieder bei Amazon Prime Video wurde dann runtergenommen, wodurch Stump deutet, dass der dann jetzt bei keinem Streaming-Anbieter mehr zu sehen sein wird, der Magic Kaito 1412 Anime. Was sehr schade ist, wobei man dazu sagen muss, es gibt eine Spekulation, die im Raum steht, nämlich Crunchyroll hatte ja Wakanim irgendwann geschlossen und absorbiert, weil das hier alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Und natürlich steht jetzt die Vermutung ganz nahe, weil das ursprünglich mal Wakanim war und jetzt von allen anderen Plattformen auch runtergenommen wurde, ob wir vielleicht, hoffentlich, demnächst Magic Kaito 1412 irgendwann auch bei Crunchyroll zu sehen bekommen. Ich gucke immer wieder auf diese Titel von Wakanim sind jetzt bei Crunchyroll, Artikel, ob da mal eine Aktualisierung kam mit Magic Kaito 1412. Bisher ist das noch nicht der Fall, aber ich hoffe jetzt, wo es auch von Amazon runter ist und deswegen dann nur noch für Leute, die Blu-ray oder DVDs davon haben, zu sehen ist in Deutschland, dass der Anime bald streamingtechnisch eine neue Heimat findet, weil ich finde, der sollte nicht darauf beschränkt sein, dass er nur mit DVD und Blu-ray, sondern ich fände es gut, wenn es den auch irgendwo im Stream zu sehen geben würde. Ja, würde ich auch sagen. Also gerade weil er ja auch schon im Streaming-Portal vorhanden war, da würde sich die Möglichkeit ja wieder anbieten. Und wir haben ja jetzt nur noch Crunchyroll, sage ich mal, als Anime-Anbieter. Netflix und Amazon haben ja so ein bisschen was, aber für mich ist Crunchyroll da eigentlich so der Anime-Ansprechpartner. Und die anderen haben so gemischtes Angebot und ja, deswegen würde es mich auch persönlich sehr freuen, wenn jetzt besagte Liste, diese Wackern im Titel sind jetzt bei Crunchyroll, dass die da auch alle landen, weil ja, das war ja sozusagen das, ja, die Hoffnung, also damals hatte man Anime on Demand und Wackern im und die hatten alle irgendwie einen Teil davon und jetzt ist halt alles irgendwie weg und kommt nicht zu Crunchyroll, dann sind die immer weg. Das ist halt irgendwie auch blöd. Wenn es quasi Titel gibt, die vorher gestreamt wurden auf Anbietern, Webseiten, die jetzt aber dann weg sind und dass man dann nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu streamen. Das würde ich halt sehr schade finden, nur weil halt bestimmte Plattformen entfernt wurden, die einzigartige Serien, sage ich mal, hatten, dass die es dann nicht mehr schaffen, in unserem Streaming-Markt Fuß zu fassen. Ja, und da muss man auch wirklich sagen, das ist mal wieder so ein, also es, ich fände es gut, wenn es dann auch wieder im Stream wäre, aber da muss man auch einfach mal wieder sagen, am Ende des Tages ist nur physisches Wahres. Ob es jetzt Spiele ist, ob es jetzt Filme oder auch gerade Anime-Serien geht, deswegen bin ich immer noch Fan, zumindest bei den Sachen, wo man wirklich meine Leidenschaft drin hängt, von physischen Medien, weil am Ende des Tages gibt es keine zuverlässigere Verfügbarkeit, als wenn man einen Datenträger bei sich im Regal stehen hat, den man ins Laufwerk schieben kann und dann einfach die Serie gucken kann. Und deswegen, auch wenn ich hoffe, wenn ihr wirklich die großen Fans seid und jetzt euch traurig seid und hofft, dass es bei anderen Streaming-Anbietern hat und ihr habt die DVD und Blu-ray nicht, vielleicht solltet ihr euch sie doch kaufen und dann kann euch keine Streaming-Anbieter-Nachricht, dass eine Serie runtergenommen wird, mehr enttäuschen in der Zukunft. Ja, war für mich auch immer ein großer Punkt, weil ich immer so in Gegenden gewohnt habe, wo das Internet nicht das Beste war und daher war Streaming für mich eh nicht so gut, sage ich mal. Ich habe da schon sehr früh auf eine große DVD-Sammlung zurückgegriffen und ja, gerade bei Conan und den ganzen ja, Kaito-Sachen und was wir da noch alles haben, bin ich sehr froh, das zu haben. Und ja, du hast es gesagt. Und ich finde, dieses mit dem kein Streaming-Anbieter ist in Stein gemeißelt oder so, hat jetzt durch die aktuellen Veränderungen nochmal an Bedeutung wirklich gewonnen, dass einem das nochmal bewusst wurde, weil damals, als Conan noch bei Anime On Demand lief und wir haben da oft drüber berichtet, welche Filme gibt es und. Da hat Kevin das, glaube ich, gesagt und vielleicht haben andere es auch noch gesagt. Das ist so lange bei Anime On Demand, wie es die Plattform gibt. Und damals hat niemand jemand gedacht, dass es die irgendwann nicht mehr gibt. Die gab es und Das war nicht abzusehen. Und jetzt auf einmal ist es passiert. Ja. Und das muss man ja auch bei Crunchyroll sehen, die ja jetzt wirklich alles da haben. Aber bei den Filmen fehlen ja aktuell Film 1 bis 4 und Film 18. Da hatten wir ja in einem vorherigen News-Podcast schon drüber gesprochen, dass da lizenztechnische Sachen sind, dass die gerade nicht zu sehen sind. Und Film 23, der auch bei Anime On Demand ja schon online war, bisher noch nie bei Crunchyroll zu sehen war. Und tja, was machst du jetzt? Also Film, ich bin froh, dass ich meinen Lieblingsfilm, Film 4, den habe ich hier bei mir im Regal stehen. Und wenn ich Bock auf den habe, dann lege ich den mir da ein in meinen Player. Und das ist ja auch dann, auch wenn Crunchyroll jetzt das Monopol hat und irgendwie alle Rechte hat, dann kann trotzdem irgendwie sowas sein mit den Lizenzen. Und dann ist jetzt seit ein paar Monaten dann irgendwie Film 1 bis 4 und Film 18 nicht zu sehen. Und ja, und dann, wenn man auf nichts anderes, wenn man dann nicht was Physisches da hat, dann schaut man dann halt in die Röhre, bis Crunchyroll das irgendwie mal geklärt hat. Ja, es kann ja auch was ganz Einfaches sein. Kann ja auch einfach ein technischer Defekt sein, dass es heißt, Crunchyroll ist dieses Wochenende nicht erreichbar und du wolltest aber unbedingt Film 24 oder 6 oder 15 gucken und denkst dir dann, das ist jetzt aber doof. Nun gut, also wie gesagt, wir hoffen, dass in diesem langen, langen Post mit diese Wakanim-Serien sind jetzt bei Anime und bei Crunchyroll Update vom so und so vielten, dass dann auch demnächst bald ein Update kommt, wo Magic Kaito 1412 auch irgendwie gelistet ist oder Crunchyroll. Von mir aus dürft ihr es auch einfach so ankündigen. Wir würden uns da auf jeden Fall freuen. Wenn ihr auf der Animagic seid, wie zum Beispiel Olli, der jetzt zum Zeitpunkt, wenn ihr diesen Podcast hört, vielleicht noch auf der Animagic ist, und ihr jetzt morgens um 7 diesen Podcast hört und denkt, oh, bald geht's zur Animagic, letzter Tag, toll, dann könntet ihr noch einen Detektiv Conan-Film sehen, nämlich Detektiv Conan Film 24. Der wird am Sonntag auf der Animagic gezeigt, im Animagic-Kino. Und wenn ihr diesen Podcast hört, ist es dafür schon zu spät, aber am Samstag wird laufen, beziehungsweise jetzt gelaufen sein, am 6. August, von 17 bis 18 Uhr, Detektiv Conan Film 25. Einmal im Cinemagic-Saal und Film 24 dann am Sonntag, 13 bis 14.50 Uhr, im Animagic-Kino 3. Dafür gibt es eine Kooperation mit Crunchyroll in deutscher Sprachausgabe. Werden die Filme da zu sehen sein. Und das ist ja jetzt, wenn ihr also auf der Animagic seid und Film 25 bisher im Kino verpasst habt, dann habt ihr hoffentlich jetzt am Samstag Film 25 dann auf der Animagic vielleicht gesehen, wenn ihr dafür rechtzeitig unsere News gelesen habt. Auf jeden Fall toll. Damals auf der Animagic erinnere ich mich noch in dem Jahr, wo Film 21 dann erstmals in unserem Kino lief. Das war ja also der Start von Conan im Kino in Deutschland. Da war es auch auf der Animagic zu sehen, da war ich auch mit dir, Olli, und mit Philipp. Und das war ja eine sehr tolle Erfahrung, wie ich damals fand. Und ich hoffe, dass auch bei dieser Animagic, die jetzt endlich mal wieder stattfindet, die Leute Spaß dabei haben, in so einer kinomäßigen Atmosphäre nochmal Filme von Detektiv Conan genießen zu können. Ja, das hoffe ich auch. Also zum einen, dass die Animagic sehr schön war. Also ich denke mal schon, also es ist ja, sie fand ja schon lange nicht mehr statt, aus bekannten Gründen. Und dann jetzt halt Film 25, der da lief, also der ist ja nun wirklich der neueste Film und den hat man noch nicht so oft gesehen, wenn man ihn überhaupt schon mal gesehen hatte. Und dann auch noch gleich in deutscher Synchronisation, bin ich ein sehr großer Fan von. Also das hat mich wirklich sehr gefreut zu hören, dass da eben Film 25 gezeigt wird, aber auch Film 24. Sehr schön, auch ein Film, den man noch nicht so oft gesehen haben könnte. Und ja, ich finde es persönlich auch immer sehr schön, wenn Conan generell auf einer Convention läuft, weil die Conan-Filme sind eigentlich immer gut, die ziehen immer und ja, da wird einem eigentlich immer was geboten und meiner Meinung nach kann man die Filme halt auch immer wieder gucken. Was man auch immer wieder gucken kann, wenn man physische Medien erwirbt, ist zum Beispiel das Scharlachrote Alibi und die Blu-ray-Box 1 von der TV-Serie. Die sind nämlich jetzt diesen Monat erschienen, am 21. Juli 2022. Ein schicker Doppel-Release. Das Scharlachrote Alibi, ja, der Recap-Zusammenfassung, Kompilationsfilm. Ein Zusammenschnitt von alten Anime-Episoden als Hinleitung auf Film 24, womit es sich natürlich vor allem um die Familie Akai dreht, die ja die auch jetzt deutsch synchronisiert ist in dieser Fassung. Es war ja vorher schon auf Crunchyroll und Anime On Demand UMU, jetzt aber physisch dann auch mit deutscher Synchro. Und da es in diesem Special vor allem um Folgen gibt, die im deutschen Anime noch nicht synchronisiert wurden, kann man hier quasi so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wie es denn wäre, wenn diese Anime-Episoden eine deutsche Synchro hätten. Das ist natürlich sehr schön, dass man jetzt das auch mit deutscher Synchro hier in Deutschland hat. Die Blu-ray-Box, 34 Folgen, die erste, wie gesagt, von der Neuveröffentlichung mit OMU, keine deutschen Openings, aber von dem, was man bisher gesehen hat, dieses neue HD-Master auf den Blu-rays, was drauf ist, das ist schon wirklich optisch ein ziemlicher Augenschmaus und wertet diese alten Folgen sehr, sehr doll auf, wie ich finde, von dem, was man bisher gesehen hat. Weil das alte Master, das ist halt nicht so gut im Vergleich. Und wenn man jetzt diese Blu-ray-Bilder sieht, wie es dann teilweise gestochen scharf ist und die Farben und die Details kommen ganz anders rüber, muss man schon sagen, diese Blu-ray-Box sieht schon wirklich ziemlich, ziemlich schick aus. Und ich glaube, mit beiden Käufen kann man viel richtig machen als Fan der Serie. Ja, das auf jeden Fall. Also da ist euch ja ganz freie Hand gesetzt, je nachdem, wie ihr gerade bei eurer Konnensammlung steht. Ob ihr knallharte Fans seid und sagt, ich habe die DVDs, ich habe die Filme, ich hole mir jetzt auch nochmal die Blu-rays. Und ja, also auf jeden Fall sehr schön, dass jetzt quasi auch die Blu-ray-Box zu uns kommt, dass wir die japanischen Openings und Endings bekommen und dass wir die fehlenden Teile, sag ich mal, der Conan-Episoden, die wir ja in den ersten Folgen noch hatten, dass wir die halt auch jetzt zusätzlich geliefert bekommen. Da hatten wir lange, lange, ja, Probleme, dass wir das halt nicht hatten oder gar nicht kannten, weil wir nicht wussten, dass es gefehlt hat. Jetzt ist es halt da und ja, das ist, finde ich persönlich, schon ein sehr großes Highlight. Ja, war wirklich sehr schön, das zu hören, dass wir jetzt Conan ungeschnitten dann zu Hause besitzen können. Und auch auf das Scharlachrote Alibi freue ich mich sehr, weil ja, das ist bislang bei mir nur in OMU-Fassung bei Crunchyroll zu sehen gewesen und jetzt dann nochmal das Ganze auf Deutsch zu sehen, wird sehr gut und ja, da freue ich mich drauf. Wo man sich auch drauf freuen kann, das auf Deutsch jetzt sehen zu können, ist Zero's Tea Time. Der Anime ist jetzt seit dem 29. Juli offiziell in Deutschland erhältlich. Davor war die deutsche Synchro schon in Japan verfügbar. Das wird bei Netflix dann immer schon so hochgeladen und in anderen Ländern, wo es den Titel schon gibt, gibt es dann teilweise schon deutsche Untertitel und Synchro, obwohl es den Titel noch nicht in Deutschland gibt. Das ist so eine dieser Kuriositäten mit Netflix. Jetzt ist der Anime 6 Folgen in Deutschland offiziell verfügbar. Das sind so 10-Minuten Folgen, also im Endeffekt ist man da in einer guten Stunde oder anderthalb Stunden, wenn man sich ein bisschen Zeit dazwischen lässt, mit dem Anime durch. Die Synchro wurde produziert vom üblicherweise von Oxygen, dem Studio, die ja seit längerem für Con inzwischen zuständig sind. Übersetzung Simone Giesler, Dialogbuch Rita Thiesing, Dialogregie Karin Lehmann, Mischung Manuel Caracas, Aufnahme Arvid Höppe, Elias Koraus und Produktionsleitung Philipp Kirschniok. Das steht zumindest in der Synchro-Tafel bei Netflix am Ende. Was auch mal ganz schön ist, dass man das mal so richtig aufgelistet hat. Ist ja auch nicht bei jeder Veröffentlichung so selbstverständlich. Und auch sprechertechnisch erwarten uns jetzt keine Überraschungen, was im Vorfeld befürchtet wurde. Oh, vielleicht kriegt Amore eine neue Übersetzung, weil irgendwie Netflix das nicht weiß und so. Das wird alles vermieden. Die Synchronsprecher, da ist alles tiptop in Ordnung. Und es steht alles bereit für die Con-Fans, dieses Spin-Off bei Netflix auf Deutsch genießen zu können oder OMU, wenn ihr das bevorzugt. Auf jeden Fall Detective Conan Zero's Tea Time seit dem 29. Juli weltweit auf Netflix erhältlich. Genau, wir hatten ja schon entsprechende Podcasts zu den Mangas gemacht. Jetzt haben wir dann auch den Anime da und ja, kann ich sehr empfehlen. Also ja, teilweise dadurch, dass es halt so kurze Episoden sind, ist es teilweise sehr schnell vorbei, aber es war trotzdem wirklich sehr schön anzusehen, es zu hören. Also ich, für mich persönlich ist es immer noch ein Unterschied, ob ich nun den Manga vor mir habe oder wirklich den Anime mit bewegenden Bildern, Charakteren und Musik und alles. Das hebt das Ganze für mich nochmal so ein bisschen ab und ja, war sehr schön, da dann eben entsprechend auch Zero's Tea Time sehen zu können. Und ich persönlich hoffe ja, dass noch weitere Kapitel dann entsprechend veröffentlicht werden, weil so war es doch, ja, ich sag mal, recht schnell dann auch wieder vorbei. Ja, das ist schon echt eine Kuriosität, wie schnell das vorbei war und dass auch Charaktere auf der Webseite dann irgendwie Midori Kuriyama wird da als einer der Hauptcharaktere gelistet und Haru auch, der Hund. Und man muss ja schon sagen, diese Charaktere haben nicht viel Screentime in diesen 6 Folgen. Und auch gerade mit Haru finde ich es immer noch verwirrend, dass sie dessen Einführung bis ans Ende verzögert haben, obwohl sie sich ja nicht, sie halten sich ja nicht an die Manga-Reihenfolge. Denn wenn sie sich strikt an die Manga-Reihenfolge halten würden, dann wäre Haru noch viel früher eingeführt worden. Nein, stattdessen haben sie es rumgeschoben, dass Haru extra noch spät eingeführt wird. Was ich mir überhaupt nicht verstehe, warum man so einen Maskottchencharakter irgendwie erst ans Ende tut. Also das war schon irgendwie verwirrend und ja, 6 Folgen, 10 Minuten, das ist keine übliche Länge. Und wir haben jetzt noch gar nichts gehört zu einer möglichen Fortsetzung. Das ist schon alles irgendwie kurios gelaufen. Und da muss man nochmal schauen, was jetzt irgendwie passiert, wenn irgendwie, es kommt jetzt im Herbst der Hansawa-Anime, vermute ich dann so, das nimmt dann quasi den Platz davon so ein, in der Produktionspipeline quasi, scheinbar. Und da muss man mal schauen, wie es danach weitergeht. Also eigentlich gibt es ja noch ein bisschen was zu Zero's Tea Time zu tun. Oder sie warten halt, bis wieder irgendein Film mit Amuro kommt. Was ja, ja Film 26 wird Amuro dabei sein wohl. Als schwarzer Organisationsfilm. Vielleicht dann oder halt noch irgendein anderer Amuro-Film. Und dann haben wir ja auch noch das mit Wild Police Story. Was ja im japanischen Anime auch irgendwie komisch gelöst wurde. Als Promotion für Film 25. Also irgendwie diese ganzen Sachen mit Zero's Tea Time. Das ist schon alles so ein bisschen kurios. Aber hey, dafür haben wir eine schöne, tolle Synchro bekommen und die Folgen, auch wenn sie nur so kurz sind, sehen ja auch ganz schick aus. Deswegen im Endeffekt, auch wenn die Umstände alle ein bisschen kurios sind, haben wir dennoch ein ziemlich solides Produkt bekommen und das ist ja auch was Schönes. Auch was Schönes ist die Ausstrahlung von Detective Conan Filmen im Fernsehen und das wird jetzt demnächst wieder passieren, denn im August wird ProSieben Max 3 Detective Conan Filme zeigen, wie man sie es bisher schon kannte, am Freitagabend in der Primetime, 3 Wochen am Stück. Am 12. August kommt um 20.15 Uhr Film 21, der purpurrote Liebesbrief, am 19. August um 20.15 Uhr Film 22, Zero der Vollstrecker und am 26. August um 20.15 Uhr Detective Conan Film 23, die Schallblaue Faust, den es, wie gesagt, noch nicht auf Crunchyroll gibt. Das heißt, wenn ihr die DVD nicht habt und ihn mal sehen wollt, da ist jetzt eure Chance im Fernsehen am 26. August. Und dann hoffen wir mal, dass Film 24 demnächst auch irgendwann seine Free-TV-Premiere feiern wird. Film 23 wurde ja am Karfreitag 2021 gezeigt. Vielleicht in der Film 24 nächsten Karfreitag. Aber wie immer, wenn auf ProSieben Max zur Primetime Detective Conan Filme kommen oder auch den ganzen Tag über, wie es zu Weihnachten mal war, dann werden wir euch das natürlich in einer News sofort mitteilen, denn Detective Conan Filme im Fernsehen sind auch immer noch was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Und ja, spricht sich auf jeden Fall rum, kann man immer wieder gucken, die Filme. Ich habe es ja bereits gesagt. Und ja, gerade wenn sie halt offen im Free-TV laufen die Filme, dann ist das immer noch mal was Besonderes und Ja, jetzt dann im August, der Freitagabend mit Conan-Filmen. Da kann man sich auf jeden Fall auf einen schönen Filmabend freuen. Gut, kommen wir zu den Nachrichten Manga in Deutschland. Da haben wir nur zwei Erscheinungsmeldungen. Am 12. Juli 2022 ist Zero's Tea Time Band 5 bei uns hier in Deutschland erschienen. Dazu haben wir auch einen Concast-Themen-Podcast gemacht. Wenn ihr da also unsere detaillierte Meinung zu diesem vorletzten Band des Spin-Offs hören wollt, dann hört doch gerne mal in den Concast-Themen-Podcast dazu rein. Und wenn ihr schon reingehört habt, hoffe ich, er hat euch gefallen. Am 6. August, also jetzt quasi, wenn ihr den Podcast am Sonntag hört, gestern, ist Yaiba Band 3 in Deutschland erschienen. Wie gesagt, alle 2 Monate. Und zu Yaiba Band 3, wir haben ja zu den ersten beiden Bänden schon einen Themenpodcast gemacht, und zu Yaiba Band 3 wird auch noch ein Themenpodcast kommen. Haltet dann in den nächsten Wochen die Augen auf, wenn euch das interessiert. Und da können wir schon mal gespannt sein, wie uns dieser Band gefällt. Zum Thema Detective Conan Weekly. In Japan läuft aktuell ein Fall, am 27. Juli veröffentlicht und dann im 3. August, und dann gab es wegen Feiertagen eine Magazinpause, und dann das letzte Kapitel kommt jetzt erst noch am 17. August dann. Im Detective Conan Weekly verzögert sich das Ganze. Marco Walz hatte dazu auf Twitter geschrieben, er konnte im Animagic Stress irgendwie nur schreiben, ja, gab Probleme mit den Covergrafiken, deswegen verschiebt sich der ganze Fall jeweils um eine Woche. Deswegen liegt uns das Weekly jetzt noch nicht vor, und wir werden das dann im nächsten News-Podcast besprechen, wenn alle 3 Kapitel des Falls dann im Detective Conan Weekly vorliegen. Kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da haben wir eine News zu Detective Conan Band 102. Der nächste Band nach Band 101, logischerweise, der leider noch nicht in Deutschland ist, aber in Japan gibt es ihn schon, wurde jetzt im Shop von Jugakukan gelistet. Er war vorher schon mal auf Amazon aufgetaucht, aber da haben wir noch nicht drüber berichtet. Erst als dann Shogakukan das auch selbst auf ihrer Webseite veröffentlicht hat, haben wir es dann als News verpackt. Am 15. September 2022 wird Detective Conan Band 102 erscheinen und parallel dazu auch Hani no Hanzawa-san Band 7. Im Oktober 2022 soll ja der bereits erwähnte Anime zur Serie starten, dann macht es natürlich Sinn, wenn der Manga sich auch mal wieder in den Regalen blicken lässt. Zuletzt am 18. Oktober 2021 war der Band 6 erschienen. Ja, April ist ein bisschen früher als sonst. Normalerweise war das so im letzten Jahr mal so Dezember oder mal Oktober. Der April-Termin ist immer ziemlich fest. Ja, diesmal im September, was vielleicht darauf schließen lässt, dass sie Band 103 dann noch im April bringen wollen. Oder vielleicht auch irgendwann anders, keine Ahnung. Jedenfalls 15. September, Band 102, vermutlich wieder 11 Kapitel, 1081 bis 1091. Und Hani no Hanzawa-san, Band 7. Dann haben wir noch 2 News zu Veröffentlichungen in anderen Ländern, außer Deutschland und Japan. Einmal haben wir die USA. Dort wird seit einiger Zeit von Discotech Media einige der aktuelleren Filme und auch Episode 1 veröffentlicht. Und jetzt werden sie auf Blu-ray am 30. August 2022 Lupin the Third vs. Detective Conan The Special, also das TV-Special, das erste von 2009, veröffentlichen. In Deutschland haben wir das schon länger, seit Dezember 2020. Aber jetzt kriegen dann auch die Amerikaner dieses Special zu Gesicht und können es legal erwerben. Super, dass sich der Markt so entwickelt und dass Conan in letzter Zeit dann doch wieder ein paar Releases bekommt. Die Marke hat es ja nicht leicht in den USA und im englischsprachigen Raum, aber da entwickelt sich ja doch in eine gute Richtung, und deswegen ist es schön, dass jetzt das Special inzwischen auch nachfolgt. Und dann haben wir noch eine News aus Frankreich zu Film 25. Dort soll nämlich Publisher Eurozoom will am 6. Dezember 2022 den Film in Frankreich veröffentlichen auf DVD und Blu-ray. Dabei wird noch sein, in der Collector's Edition, das TV-Special Love Story im Polizeihauptquartier Vorabend der Hochzeit. Da hatten wir hier im Podcast auch schon mal drüber geredet. Das war ein TV-Special, was parallel zu Film 25 im Fernsehen lief. Und das ist im Prinzip wie das Scharlachrote Alibi, ein Zusammenschnitt von alten Anime-Episoden. Diesmal eben um Takagi und Sato und dadurch indirekt auch zu den Leuten von der Polizeiakademie und so, den fünf Charakteren. Das lief da wie gesagt nur im Fernsehen und wird jetzt scheinbar in Frankreich dann auch physisch veröffentlicht, was natürlich die Möglichkeit aufzeigt, dass das auch in Deutschland möglicherweise passieren könnte. Mit Scharlachrotes Alibi ging es ja, weil, obwohl das war ja ein Kinofilm, TV-Special ging ja natürlich in der Theorie, hat sowieso nichts dagegen gesprochen, aber jetzt, wo Frankreich das auch macht, stellt man sich natürlich schon die Frage, dann vielleicht auch immer in Deutschland. Da sind auch einige Folgen dabei. Anders als bei Scharlachrotes Alibi sind hier einige Folgen dabei, die schon synchronisiert wurden in der Vergangenheit und einige Folgen, die nicht synchronisiert wurden. Das heißt, da wäre es dann ein Mix aus alter Synchro und potenziell neuer Synchro, wenn es denn hier irgendwann in Deutschland erscheinen sollte. Auf jeden Fall wird es in Frankreich erscheinen und für Deutschland müssen wir aktuell noch hoffen, aber da wird sich hoffentlich auch noch irgendwas ergeben. Ja, wäre ich auf jeden Fall dafür, denn ja, wir haben jetzt hier separat eben das Scharlachrote Alibi bekommen und den entsprechenden Film 24 haben wir halt beides separat erworben, war so auch in Ordnung. Aber wenn es dann Film 25 im Bundle, sage ich mal, gibt mit dieser extra DVD oder Blu-ray, was auch immer es wird, das wäre auf jeden Fall auch nochmal so ein Highlight, würde ich sagen, weil so einen Bundle-Verkauf hatten wir halt noch nicht und ich persönlich würde mich da sehr drüber freuen, wenn wir halt eben auch nochmal dieses Special dann bekommen würden, zusätzlich zum Film. Und ja, ich würde sagen, deutsche Publisher, ihr dürft das gerne machen. Crunchyroll, Kase, wer auch immer da das machen möchte. Wahrscheinlich wird es dann Crunchyroll sein. Wir reden ja von der Zukunft, wann auch immer. Könnt ihr das gerne machen. Also ich biete mich schon mal als Käufer dafür an. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Anime in Japan. Da haben wir heute vier Filler-Folgen vor der Brust. Und die erste Filler-Folge, Episode 1049, Megure, das Leben eines Inspektors in Gefahr. Über die erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, die Episode beginnt sozusagen direkt am Tatort und ist, wenn man es jetzt dann sich die Episode gesehen hat, macht es alles so ein bisschen mehr Sinn auch, weil wir direkt irgendwie am Tatort starten. Und zwar erzähle ich mal so den Anfang sozusagen. Bekommen wir geschildert aus der Sicht von Inspektor Megure. Aber das kann man zu dem Zeitpunkt am Beginn noch nicht sehen. Denn die Polizei ist halt direkt am Tatort. Sie hat vor 2 Tagen einen anonymen Anruf erhalten, dass ein Toter im Park gefunden wurde. Und dann fährt ins Kommissar Megure mit Inspektor Takagi und den anderen, die fahren dann da hin und ermitteln, wer ist denn der Tote und was war die Todesursache und so weiter und so fort. Die ganz normale Ermittlungsarbeit halt und ja, dann vermuten sie halt, dass der Fundort nicht der Tatort war und ja, dann versuchen sie irgendwie Hintergrundinformationen zu dem Opfer rauszufinden, da findet sich aber irgendwie nicht wirklich was, also schicken sie einen Beamten zum Haus des Opfers und der stellt fest, oh mein Gott, alles ist irgendwie verwüstet und dann findet sich eine Vase mit Blut dran und als dann die Ermittler da vor Ort sind, stellen sie halt fest, aha, ja, hier wurde der Mann dann wahrscheinlich mit der Vase erschlagen, also die Wohnung ist der Tatort und der Safe wurde ausgeräumt, also ja, ein klassischer Raubmord sozusagen. Dann ermitteln Takagi und Shiba noch ein bisschen weiter halt, weil natürlich vom Täter jede Spur fehlt. Dann bekommen sie aber ein paar Tage später, haben sie dann einen verdächtigen Mann gefunden, der wohl Geldschulden hat und anscheinend mit dem Opfer in Kontakt stand. Und dann wollen sie zu dem Mann halt hinfahren und der Name des Verdächtigen, der kommt Kommissar Maigret sehr bekannt vor und er erzählt dann von einem älteren Fall, an dem er mal gearbeitet hat. Da hat dieser Verdächtige, der Kiyosuke, so heißt er, hat damals in einem Regierungspräsidium gearbeitet oder in einer Abteilung von dem Regierungspräsidium. Da hatte sich mal irgendwie ein Fall ereignet und ja, dann hat Maigret ganz pflichtbewusst natürlich da seine Arbeit getan und entsprechend die Leute befragt wegen Alibis und so weiter. Und dann hatte der Kiyosuke halt gesagt, ja, er hat nichts mit dem Mord zu tun. Er hat nämlich ein Alibi, weil er hat sich mit irgendwem getroffen. So ein zwielichtiger Typ war das halt. Und ja, das war halt nicht in Ordnung, weil er ist Regierungsmitarbeiter und trifft sich da mit irgendwem, ja, um Informationen oder interne Sachen zu verkaufen oder was auch immer da gelaufen ist. Auf jeden Fall war das nicht gut und dann wurde er eben entsprechend aus dem Dienst des Beamtentums, sage ich mal, entlassen und hat dann halt noch zu Maigret gesagt, ja, sie haben zwar den Fall gelöst, aber wenn ich ihnen nicht gesagt hätte, dass ich ein Alibi hätte, dann wäre das halt alles nicht passiert und ich hätte meinen Job nicht verloren und ja. Er ist also nicht besonders gut auf Kommissar Maigret zu sprechen und zudem fahren sie jetzt dann halt hin und erzählen ihm von dem Toten im Park und ja, dann er sagt er halt, ja, nee, ich habe kein Alibi, ich habe zu Hause allein gearbeitet, weil er jetzt irgendwie ja in einem Verlag arbeitet, der Biografien anbietet, Personen da können da eine Biografie über sich schreiben lassen und da hat er sich Gedanken zugemacht in seinem Arbeitszimmer und ja, hat halt kein Alibi, aber er sagt halt auch, ja, nee, ich war das aber nicht. Ja, und dann ermitteln sie noch ein bisschen weiter im Prinzip und ja, der Kommissar hat dann entsprechend ja, seine Vermutung, dass er das wahrscheinlich gewesen sein könnte, weil auch der Park, wo der Mann halt abgelegt wurde, der liegt dann in der Nähe von der Wohnung des Verdächtigen und ja, so ist er sich eigentlich ziemlich sicher, dass er das war, weil er dann noch da am selben Tag gab es so einen Autounfall, wo sein komplettes Auto in Flammen aufgegangen ist und er sagt halt, ja, das hat er irgendwie inszeniert, weil er die Leiche damit transportiert hat oder so. Und dann hat er den Wagen in die Luft gesprengt, um ja keine Beweise zu haben. Und dann sagt der Kommissar Maigret halt, die Indizien sind eindeutig, ich verdächtige ihn, dass er das war. Und dann nimmt er den fest und ja, verhört ihn dann anschließend. Und während des Verhörs kommt dann halt raus, dass der Mann doch ein Alibi hat. Es gibt ihm eine alte Dame und ja, dann ist er sozusagen raus und ja, dann gefällt es Maigrets Chef natürlich überhaupt nicht, dass er da auf gut Glück diesen Mann verhaftet hat und ja, jetzt ist der gute Kommissar in einer Krise und hat deswegen auch die Detektei Mori aufgesucht, wo dann sozusagen die Erzählung endet. Und hier steigt dann die Episode quasi ein, wo man dann merkt, aha, bis eben hat Maigret alles erzählt und jetzt sind wir quasi in der Gegenwart. Und ja, er bittet Kogoran halt, ja, ihm irgendwie zu helfen. Und Kogoran will ihm da noch so ein bisschen Mut zusprechen, dass der Kommissar das schon schafft, weil er schon andere Sachen geschafft hat. Oder er soll sich nicht so die Sorgen machen, weil nur weil er einmal einen Fehler gemacht hat, würde er nicht gleich seinen Job verlieren. Aber Maigret ist ein sehr stolzer Beamter und sagt halt, nee, ich habe da alles auf eine Karte gesetzt und jetzt ist meine Ehre beschmutzt. Und ja, alles nicht sehr schön. Trotzdem, ja, oder was heißt trotzdem, gerade deshalb auch nimmt sich Kogoran den Fall an und ja, ermittelt mit Conan so ein paar Dinge, besucht die Wohnung des Opfers, auch nochmal, wo sie sich das dann halt alles entsprechend nochmal genauer ansehen. Und ja, dann macht sich Conan eben auch seine Gedanken zu dem Fall. Und ja, letztendlich findet er dann etwas heraus, als sie dann ja ein Café, glaube ich, aufsuchen oder was das war. Und ja, dann kommt Conan im Prinzip auf eine rettende Lösung. Und dann wird der Fall auch ziemlich schnell aufgeklärt, indem dann sozusagen, ja, Megure sozusagen informiert wird von Conan, als Kogoro inszeniert, wird dann gesagt, er habe den Fall durchschaut und dann, ja, lässt Megure sozusagen ein, ja, ein Hinweis fallen, weil sie einen Café besuchen, wo eben auch der Kiyosuke drinne ist. Der ist ja wieder frei, weil der wurde ja zu Unrecht verhaftet. Und dann spricht Megure halt so ziemlich laut, ja, Kogoro hat da was ermittelt und hat gesagt, so, und das war alles gar nicht so, wie wir ermittelt haben. Und der wahre Täter hat die Tatwaffe vom Tatort zwar verschwinden lassen, aber Kogoro weiß, wo die ist, und er will uns das auch gleich sagen. Und das bekommt der Kiyosuke halt mit und denkt sich dann halt, hä, kann gar nicht sein, ich habe alle Beweise vernichtet, und will das dann überprüfen. Und während er das dann überprüft, ja, ist dann Kommissar Megure vor Ort, und auch Kogoro kommt dann dazu und sagt, Megure, sie haben den Fall gelöst. Und dann kommt der schlafende Kogoro nochmal zum Einsatz, der dann die ganzen Zusammenhänge entsprechend nochmal aufschlüsselt. Ja, was man bei dieser Episode ganz deutlich gemerkt hat, ist, irgendwas stimmte hier mit den Zeichnungen nicht. Also diese Episode sah wirklich phänomenal schlecht aus. So schlecht, dass ich selbst in Japan, und da sind die Fans ja nicht so schnell dabei, sich zu beschweren wie im Westen, und selbst da gab es mehrere prominente Twitter-User, die dann irgendwie gesagt haben, boah, die Qualität vom Conan-Anime, das war ja irgendwie gar nichts. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ein Großteil der Episode wurde outgesourced, also die wurde nicht von TMS selbst gemacht, sondern irgendwie von fremden Kräften, und irgendwie fast 90% der Episode oder so. Und das merkt man auch. Das ist wirklich nochmal, selbst der Anime, wir kritisieren ihn ja immer wieder, aber das war vom Look her, looktechnisch her, nochmal unterwältigender als so manche andere Filler-Episoden. Und wenn selbst in Japan sich langsam die Leute beschweren, boah, das konnte irgendwann mal so schlecht aussehen, hätte ich nicht gedacht, da sollte man vielleicht mal irgendwann sich überlegen, ob man da nicht mal investiert oder irgendwie was macht, dass die Teams größer werden oder die Teams mehr Zeit bekommen, weil dann immer dieses Outsourcing, dann sieht es halt irgendwann so aus, wie diese Episode jetzt aussieht. Und dann gerade am Anfang gibt es so eine Szene, wo Shiba Megure einen Kaffeebecher reicht, und das ist quasi Standbild-Animation mäßig, wie das irgendwie passiert ist. Es sah, und die Charaktere sahen in so vielen Einstellungen, waren sie einfach komplett off-model, und wie Con dann am Ende auf diesem Ast da oben ist, war auch irgendwie totaler Quatsch. Also diese Episode war ein ziemliches Lowlight, was das Aussehen betrifft, und auch so, und zwar so sehr, dass es da in Japan auch öffentliche Beschwerden drüber gab von Usern. Dazu kommt für mich auch noch, dass die Episode inhaltlich auch ziemlich schwach war. Megure Fokus ganz nett, aber dieses Ganze irgendwie, die Beweise waren dünn, aber ich war bereit, meine Karriere zu riskieren, um den irgendwie jetzt zu verhaften. Das war für mich einfach nicht Megure, das war alles irgendwie quatschig, und er muss ihn dann ja auch nicht verhaften. Die können ihn auch 20 Stunden verhören dann irgendwie, auch wenn sie nur einen Verdacht haben. So machen das ja in Japan manchmal die Polizisten, dass sie dann Verdächtigen 20 Stunden am Stück verhören, bis er irgendwann gesteht. Und das hätte man ja hier auch irgendwie machen können, dieses Ganze mit dem, seine Karriere ist in Gefahr, weil er einen Fehler gemacht irgendwie, wie dieser ganze Fehler und so, wie das alles dann zustande kam, war für mich aber viel zu an den Haaren herbeigezogen und in einer Art und Weise, die nicht für mich nicht dazu passt, wie Megure normalerweise agiert. Und ja, dass er dann irgendwie auch am Ende Kogoro salutiert und ihm dankt und irgendwie so, ist zwar alles ganz nett, aber das war die Prämisse, wie das alles umgesetzt war, das fand ich einfach zu quatschig. Das hat für mich nicht zu den Charakteren gepasst, und deswegen hat das für mich nicht funktioniert. Ja, dem würde ich mich da ganz klar anschließen. Und ja, wird auch hier dann direkt bei der untersten Schublade bleiben mit 1 von 5. Keine Ahnung, Kommissar Megure Mützen, er hat nur eine, aber trotzdem ist der Megure deutlich einer der besseren Charaktere. Und als er hier so dargestellt wurde, da habe ich auch so gedacht, nee, also das passt überhaupt nicht zu Megure, dass der sonst so schlaue Megure, der alles immer wohlbehütet, ja, bedenkt und ja auch wirklich die Ahnung hat, weil er ist ja Kommissar, also der würde nicht mal auf gut Glück sagen, ach komm, den verhaften wir mal. Also das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, wie er hier so dargestellt wurde. Und ja, auch dann der ganze Rest irgendwie, dass es da mal diesen alten Fall gab und der hegt einen Groll gegen den und deswegen hat er das irgendwie alles inszeniert und ja, das hat irgendwie alles nicht so gepasst auch. Ja, dann, ja, war alles irgendwie ziemlich sehr, sehr seltsam auch dann, ja, und dann, ja, eigentlich alles war so ein bisschen seltsam und verwirrend und es war schwierig, dem Ganzen zu folgen, sich das so ein bisschen herzuleiten und deswegen, ja, muss ich auch sagen, nee, diese Episode auf jeden Fall nicht nochmal sehenswert für mich, werde ich nicht schauen und ja, die Zeichnungen wurden von Lasse ausgiebig auseinandergenommen, die waren auch nichts, ja, von daher eine Episode, die man getrost überspringen kann, die muss man nicht nochmal sehen. Sehr schade, dass ja, da nichts Besseres draus geworden ist und vor allen Dingen auch, ja, der Titel hat mich sehr irritiert, weil ich fand Megure das Leben in Gefahr sehr seltsam, also da hätte ich wirklich den Ausdruck Karriere besser gefunden, weil nur weil er aus dem Polizeidienst entlassen wird, ist er ja nicht gleich tot oder so. Also fand ich sehr seltsam, als ich diesen Titel gelesen habe und dachte, oh mein Gott, Megure stirbt in dieser Episode oder droht zu sterben oder so. Und dann ist es einfach nur sowas, ich sag mal, Banales in Klammern, wie er droht, seinen Job zu verlieren. Also das ist ja. Ja, dass man das so hochschwanger, hochtrabend so sagt, dass sein Leben als Polizist wäre dann ja quasi vorbei. Vielleicht meinten sie es auch eher so indirekt in Japan und wenn man es lokalisiert, würde man es vielleicht anders machen. Ja, aber das war irgendwie alles nichts. Jetzt vom Titel her und auch in der Episode, wie wir jetzt schon gesagt haben, dieses Ganze mit dem Migures Karriere in Gefahr. Das war Quatsch. Mal schauen, ob die nächsten beiden Episoden auch Quatsch sind. Die Verschwörung im Morikawa-Anwesen, Episode 1050 und 1051. Kogoro und Ran und Konnen werden eingeladen vom Patriarchen einer Familie, die eine Soft-Eis-Firma hat, ein Soft-Eis-Konglomerat, die Morikawa-Gruppe eben, werden von dem Chef der Firma und der Familie, Yusan, Morikawa auf deren Insel eingeladen, wo ihr Anwesen ist. Und dann stellt sich raus, das Oberhaupt hat Krebs im Endstadium, steht kurz vorm Ende seines Lebens. Und er hat jetzt seine drei Söhne hier versammelt in dieser Villa und er will sein Testament neu schreiben, um neu zu regeln, wie man das jetzt alles vermachen soll. Und im Haus sind dann seine drei Söhne, Yuichiro, Yujiro und Yusaburo, Ichi 1, G 2, Sabo, da mit dem Kanji für 3, sehr kreativ. Und dann zusätzlich noch der Familienanwalt und die Haushälterin, die sich um alle Belange des Hauses kümmert und da auch mit aufgewachsen ist. Und Kogoro soll dann die Söhne beobachten und soll dann dem Vater seine Beobachtung mitteilen, damit er irgendwie dem Richtigen alles vermachen kann. Und dann kommt es allerdings zu einigen seltsamen Ereignissen und später dann auch zu Morden. Yujiro erscheint nicht zum ersten Abendessen und am nächsten Frühstück, am nächsten Morgen, ist dann auch Yusaburo nicht da. Und dann gehen sie die Leute suchen. Yujiros Zimmer ist komplett leer und in Yusaburos Zimmer finden sie dann Yusaburo tot auf dem Boden liegen. Und als ich ran, dann später eine der Soft-Eis-Maschinen, die überall im ganzen Haus stehen, weil es gibt einen zentralen Soft-Eis-Tank, der im ganzen Haus verbunden ist, wo man dann überall im Haus sich Soft-Eis machen kann. Und ran macht dann Soft-Eis in ihrem Zimmer, aber das Soft-Eis ist nicht nur weiß von Vanille, sondern auch teilweise rot. Und dann sagt die Haushälterin, ach Moment, es soll doch nur Vanille sein. Und ist das etwa, und dann rennen sie in diesen Tankraum und dann finden sie die Leiche von Yujiro in dem Soft-Eis-Tank. Und dann im zweiten, das war dann alles jetzt das Setup, und im zweiten Teil wird es dann aufgelöst und Yuichiro perfektioniert dann irgendwie eine neue Eiscreme-Sorte und wird erschossen, und Conan löst dann den Fall auf, wer es dann am Ende war und wie die Firma verteilt wird, klärt das alles auf. Ja, das war jetzt so grob die Handlung. Wir haben ziemlich viele Tote und ein ziemlich spannendes Setup eigentlich. Wie hat dir denn die Folge dann insgesamt gefallen, Olli, dieser Zweiteiler? Also ich muss sagen, der Zweiteiler, gut, ich kann jetzt nicht argumentieren mit, war deutlich besser als die letzte Episode, dann das auf jeden Fall. Also ich fand den Zweiteiler und das Setting fand ich sehr interessant, hat mir gut gefallen, das zu sehen. Und da war es auch nicht so, dass mir zwischendurch irgendwie langweilig wurde. Es war eine interessante Idee, dass Kogoror halt bezüglich dieser Erbsache halt Beobachtungen anstellen sollte und auch die, ja, ich sag mal, Flashbacks aus den entsprechenden Kindertagen waren gut gewählt am Anfang der Episode dann und ja, dann auch entsprechend nochmal gegen Ende, und die Botschaft, die dann da übermittelt wurde, fand ich sehr schön, und ja, wie das Ganze dann am Ende für ein paar Personen ausgeht, war sehr schön entsprechend gewählt. Ein bisschen, ja, verwirrend war vielleicht so einzeln die entsprechenden Tatvorgänge oder so, wie das dann alles entsprechend war und gemacht wurde, und manches hat Conan irgendwie dann anhand wieder rausgefunden und hat dann so gedacht, ah, so, da, so war das, und du hast halt nichts mitbekommen, und erst in der Fallaufklärung hat er dann eben das entsprechende Detail gesagt, was ihn darauf gebracht hat, was man aber selber als Zuschauer nicht mitbekommen hat und deswegen so ein bisschen im Dunkeln stand. Aber ja, trotzdem fand ich das, ja, war alles sehr schön stimmig insgesamt. Auch die Sache mit dem, ja, kranken Familienoberhaupt, dessen Leben sich dem Ende neigt, sag ich mal, hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht. Gut, und deswegen, ja, war das eine sehr interessante Konstellation. Es waren nicht so viele Charaktere, aber es waren auch nicht nur drei oder so. Also hat mir eigentlich recht gut gefallen, hat mich unterhalten, der Zweiteiler. Und ich würde sagen, hier haben wir einen soliden Durchschnitt für unsere Filler-Zweiteiler. Und ich bin ganz klar in der Mitte bei 3 von 5 Soft-Eis. Ja, ich fand die, also natürlich der Vergleich zur vorigen Episode ist müßig, weil die war wirklich schlecht. Dieser Filler war ganz okay. Ich finde aber es sehr frustrierend, dass hier mal wieder, das haben wir öfters mal schon gehabt, dass in Teil 1, was hier alles aufgebaut wird, dass es alles sehr interessant ist. Die Taten wirken sehr interessant, auch dieses Makabere mit dem Softeistank und so. Das ist schon ziemlich gute Ideen, und ich finde, es wurde auch sehr viel in dieses Design von diesem Haus gesteckt, wie die Räume aussehen, wie die Flure aussehen und so. Da wurde sich schon ein bisschen mehr Mühe gegeben als einfach nur so ein Standardflur. Aber was dann daraus gemacht wird im zweiten Teil, dass dann noch spontan ein dritter Mord passiert und wir dann hastig drei Morde irgendwie aufklären und dass dann die Fallherleitungen auch so flimsig sind und, wie das Olli auch schon angesprochen hat, der Zuschauer wird mal wieder komplett im Dunkeln gelassen. Irgendwie die Hälfte der Hinweise wurden einem nicht mitgeteilt, was immer schon so ein Zeichen für schlechtes Filler-Writing ist. Und ja, am Ende wurde es dann, finde ich, ein bisschen hanebüchen. Und auch was dann schlussendlich das Motiv war, so im Ursprung, mit den, dass man die Brüder wieder zusammenbringen wollte und so, dass sie sich wieder darauf besinnen, wie sie als Kinder waren. Aber man sagt das denen nicht irgendwie und versucht mit denen zu reden, sondern will das irgendwie indirekt machen, und dann wird es halt, endet das, die ganze Zusammenkunft in so einer Katastrophe. Das war dann am Ende auch so ein bisschen, wurde dann auf die Tränendrüse gedrückt und das war eigentlich auch ein netter Gedanke. Aber dann, ich war dann so, ja, so prinzipiell ist das schon so ein bisschen traurig. Andererseits wurde diese ganze Situation auch ziemlich dämlich gehandelt von allen Anwesenden. Also, diese Episode hat gute Ideen, hat ein sehr tolles Setup, wie ich finde. Die erste Folge ist eigentlich ganz gut. Aber was dann damit gemacht wird im zweiten Teil, da war ich dann einfach nur frustriert, weil ich mir dachte, ihr hattet so eine gute Ausgangsbasis und das, was ihr dann am Ende abliefert, das ist dann irgendwie nicht so toll. Und es hat schon einen Grund, warum drei Morde im Manga dann normalerweise fünf Kapitel sind, was im Anime dann normalerweise drei Episoden sind, weil man sich dann für sowas ein bisschen mehr Zeit nimmt. Und wenn ihr dann nur einen Zweiteiler macht mit so einem guten Setup, dann vielleicht nicht noch den dritten Mord und dann vielleicht ein paar Sachen ein bisschen zurückschrauben und dann könnte das vielleicht alles ein bisschen natürlicher erzählt werden. Aber auch dieser ganze Trick dann, wie der Raum verschlossen wurde und so, da dachte ich mir auch so, boah, also, das ist jetzt das, was ihr mit diesem ganzen Design von dem Haus und so, was ihr damit alles macht, das ist es im Prinzip. Mehr ist euch da nicht eingefallen, okay, schade. Und dieses Jahr, okay, schade, ist so für mich das Thema von dieser zweiten Episode, wie ich so da saß und dachte so, seufzt, das hättet ihr alles irgendwie, das hättet ihr besser machen können, das hätte vielleicht ein ganz guter Zweiteiler werden können. Und ich frage mich jetzt dann immer so, was ist schlimmer, 1049, die einfach komplett schlecht war, oder 1050-51, die wenigstens gut angefangen haben, aber einen dann enttäuscht haben. Also ihr habt meine Hoffnung erst ein bisschen erhöht und dann habt ihr mich doch wieder enttäuscht. Aber ich glaube, dann ist es am Ende, war es dann doch besser, dass sie zumindest gute Ideen hatten und einen guten Aufbau, als dass alles zumindest schlecht gewesen wäre. Und ich fand es ganz komisch, das ist ja so eine kleine Sache, wie Konran und Kogoro das Softeis essen am Anfang. Denn sie essen es, indem sie abbeißen quasi. Also sie lecken das Softeis halt nicht, wie man halt Eiskugeln oder Softeis, zumindest wie ich das kenne, dass man da halt dran leckt, sondern nehmen halt so einen Haps mit dem Mund davon ab. Das fand ich sehr, sehr befremdlich. Und ich hoffe mal, dass das jetzt irgendwie nur in Japan so ist und das nicht eigentlich der Standard in der Welt ist, weil das fände ich dann ziemlich merkwürdig. Ja, manche können das tatsächlich, können Eis einfach so abbeißen, weil die irgendwie die Nerven da nicht haben und ja, da spüren die das irgendwie nicht, aber. Und dass Ran sich am Ende dann so ein riesiges Softeis macht, nachdem es diesen Schockmoment gab, oh, da kommt Blut aus der Maschine, ist auch so ein bisschen, ah, naja, ob man da dann direkt wieder Lust auf Softeis hat, weiß ich jetzt auch nicht so. Naja, aber immerhin visuell gab es gab auch mal visuell ein paar Momente, wo sich Conan zum ersten Mal den verschlossenen Raum vorstellt, gibt es so eine Hintergrundanimation von dem Lageplan und so und mit so einem 3D-Modell und so. Das wurde dann eigentlich schon ganz nett umgesetzt und ja, also eine okay Filler-Folge, aber da wäre mehr drin gewesen. Schauen wir mal, wie es sich bei der nächsten Folge verhält. Episode 1052, die Mutprobe der Detective Boys. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, da beginnen wir mit den Detective Boys, wie der Name schon sagt. Sie sitzen alle bei Professor Agasa und Conan, Mitsuhiko und Ayumi gucken ein, ja, Video. Ich sag mal, in unserer heutigen Zeit würden wir ein YouTube-Video gucken. Die gucken da ein Video von Sadao Softi und Toshiko Angsthase, so heißen die beiden, die diesen Kanal da führen. Und das Prinzip ihres Kanals ist es, an verlassene Orte zu fahren, wo es spuken soll, und dann suchen die danach Geistern. Und im aktuellen Video halt auch, sind sie in irgendeinem Wald und dann ist da eine Gestalt mit Kapuze und dann ist da so ein Skelett. Also, und ja, dann alles sehr gruselig und die Detective Boys erschrecken sich da natürlich vor und Conan lässt das alles kalt und er sagt, ja, nee, was guckt ihr da überhaupt für einen Blödsinn? Und dann, ja, erzählen die das halt, wer die beiden sind, was deren Konzept ist, was ich euch gerade so erläutert habe. Und ja, dann meint Conan halt, ja, aber deren Videos sind echt schlecht gemacht. Und Ai sagt dann nur, ja, aber egal ob Video schlecht oder nicht, wenn das die richtigen Leute sehen, kann man damit gut Geld machen. Und Geld machen ist für die Detective Boys immer sehr schön. Genta will sich zig Aal auf Reis holen und ja, so sagen sie halt, komm, da gibt's ein verlassenes Krankenhaus. Da waren die beiden noch nicht und da soll es halt spuken und dann lass uns da mal hingehen und selber so ein Video machen, groß rauskommen und reich werden. Das ist der Plan. Und ja, dann gehen sie halt dahin. Conan wird halt eher mehr oder minder mitgeschleppt, wie es halt so ist. Aber er sagt auch, dass er die Kinder da nicht allein hingehen lassen will. Und ja, dann stehen sie vor diesem Krankenhaus. Da ist dann eine Vogelscheuche, vor der sie sich erst erschrecken. Aber die ist nur dafür da, um so ein Schild vor sich zu halten. Betreten des Krankenhauses verboten, weil... ne, verlassen und Dinge können runterfallen, also Lebensgefahr, nicht reingehen und so weiter und so fort. Ignorieren die Kinder natürlich, sagen sich, ach komm, wir sind jetzt extra hier, lass uns da reingehen, Geister suchen und finden. Und ja, dann sind sie halt im besagten Krankenhaus und Mitsuhiko hat vorher noch so ein bisschen erzählt, was denn so die Gerüchte sind, dass da wohl, ja, ne, Mumie im Rollstuhl durch die Gänge fahren sollte oder ein rotes Oni-Baby, dessen Schreie man vernehmen kann oder eine alte, langhaarige Ärztin mit einem Skalpell, die Jagd auf die Leute da macht. Ja, und das wollen die alles so ein bisschen erkunden und gehen dann halt in das Haus rein und dann hören sie plötzlich irgendwelche seltsamen Schreie und ja, Ei sagt dann halt, ja, ich guck mir das mal an, wo das herkommt und stellt dann halt fest, ja, nee, das ist einfach nur eine Katze, die da rumstromert und die miaut halt und in so einem alten Gebäude hört sich das halt wie ein Schrei an, also alles ganz harmlos und sie gucken weiter und hören plötzlich knarrende Geräusche und denken, oh nein, die Mumie im Rollstuhl und finden dann einen Raum, wo zwar tatsächlich eine Mumie im Rollstuhl sitzt, so scheint es, aber als sich Ei und Conan das dann genauer ansehen, ist es eigentlich nur irgendeine Puppe, die mit Bandagen umwickelt wurde und das knarrende Geräusch war einfach nur ein offenes Fenster. Ja, und als sie dann noch weiter ihre Erkundigungen machen, dann finden sie tatsächlich diese Person mit langen Haaren im Kittel, die ein Skalpell in der Hand hat und sie denken, oh mein Gott, bloß raus hier und rennen dann eben auch raus. Und ja, dann kommen die beiden aus dem YouTube-Video hervor und lachen sich so ein bisschen schlapp und sagen, oh, die Kinder haben aber ordentlich reingelegt mit unserer Puppe da im Rollstuhl, die sich per Fernbedienung bewegen lässt. Und ja, das... weil aber Mitsuhiko so clever war und das Ganze mitgefilmt hat während der Erkundungstour, sieht sich Conan das an und sieht halt die beiden in dem Raum mit dem Fenster, dass die da hinten im Bild sind und weiß, aha, das ist alles von denen fingiert. Und dann rächen sich die Kinder sozusagen, indem sie selber Spukgeschichten da erfinden und die Puppe irgendwie gegen sie dann benutzen, um die zu erschrecken und Ayumi und Ai werden als Zombie-Kinder verkleidet und die dann erschrecken und ja, dann sind sie sich, nachdem die ersten Schrecks ausgestanden sind, erstmal so ein bisschen Feind sozusagen und sagen, ja, wie könnt ihr uns erschrecken? Ja, ihr habt doch angefangen. Und dann kommen sie halt aber darauf zu sprechen, auf die besagte Person in den langen Haaren. Das war nämlich keiner der beiden YouTube-Stars, was die Kinder eigentlich dachten. Also ist da noch eine unbekannte dritte Person irgendwie mit in dem Krankenhaus. Und was sie auch gefunden hatten, waren alte Zeitungsartikel, die von einem unaufgeklärten Mord berichten, wo die Leiche und ja die Tatwaffe, das ist alles irgendwie verschwunden, wurde nie aufgeklärt und dann gibt's noch so ein besagtes, verschlossenes Zimmer in diesem Krankenhaus, wo nie einer reingeguckt hat. Und ja, dann ist sozusagen das nächste Mysterium, was die sozusagen lösen wollen. Sie schließen sich dann mit den beiden YouTube-Stars zusammen und wollen eben dann auf den Grund gehen. Und ja, dann finden sie ja die besagte Ärztin mit den langen Haaren halt. Und dann kommt es da zu einem kleinen Kampf mit der. Und ja, Conan kann dann letztendlich aufklären, was denn sozusagen hinter all dem ganzen Spuk steckt. Wer denn die entsprechende Frau in dem Kittel ist, die darum stromert. Und ja, am Ende, sage ich mal, wird die Polizei gerufen und das Ganze geht soweit gut aus. Also, kleiner Spoiler, es stirbt niemand. Und Megurev haltet alle so richtig schön zusammen, weil sie eben ein Krankenhaus betreten haben, wo ganz klar ein Schild betreten verboten stand. Und ja, das war sozusagen unser Ausflug in das verlassene Spukkrankenhaus. Eigentlich ja so ein Setting mit viel Potenzial. So verlassene Krankenhäuser sind schon echt unheimlich. Die gibt es ja auch. Ich glaube, in Deutschland gibt es auch welche. Weil das ja so riesige Gebäudekomplexe sind, die teilweise innen ziemlich dunkel sind und dann noch teilweise Equipment und so rumsteht. Gibt es auch wirklich viele YouTuber, die so Lost Places machen. Dann insgesamt aber fand ich das von der Umsetzung her, weiß ich nicht. Also nicht so stark. Also wir haben ja jetzt die Detective Boys, die dann in irgendwelche gruseligen Sachen kommen, ist ja jetzt nicht, haben wir ja jetzt schon öfter gehabt, auch im Manga. Der erste Fall im Manga mit Detective Boys ist eben das Geisterhaus da, mit dem Sohn da im Keller. Und ich bin sowas durchgegangen und eigentlich würde mir jede andere Episode mit den Detective Boys lieber ansehen. Also jetzt sei es das Geisterhaus da, Anfang, nächtlicher Spuk in der Schule, das blaue Schloss, das, wo sie dann im Haus sind mit dem Klavier, mit der Arie auf der G-Seite oder auch das, die Schatzsuche im alten Anwesen da mit Kaito Kid. Das sind alles so bessere Episoden, wo es dann so, wir gehen hier irgendwas nach und es ist irgendwie ein bisschen gruselig, aber steckt was dahinter und so. Da waren diese anderen Episoden, waren nicht dann irgendwie alle besser, weil sie dann irgendwie so einen Hook haben oder das besser ausgeführt haben. Und das jetzt hier mit den YouTubern, ja, irgendwie aktuell, aber ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall nicht wirklich eine schlechte Folge, aber so richtig gut war sie auch nicht. Und wenn man sie halt mit anderen vergleicht, dann fand ich sie halt schwächer. Es war immerhin eine gute Szene, wo Halbera da mit der Katze, das war ganz niedlich. Aber ansonsten, ja, würde ich mir eher nächtlicher Spuk in der Schule zum Beispiel ansehen. Ja, also vergleichen darf man die Episode natürlich so gesehen jetzt nicht, weil es ist ja eine Filler-Episode, deswegen ziehe ich die Original-Episoden aus dem Manga da mal nicht mit dran. Also dass die alle besser sind, keine Frage. Die würde ich mir auch nochmal lieber angucken als diese Episode. Aber allein jetzt betrachtet so auf das Geschehen, so was in der Episode halt war, fand ich, war es eine unterhaltsame Folge und hat mich, ja, wie gesagt, unterhalten. War dann auch ganz nett, entsprechend zu sehen, was die einzelnen Mysterien waren, die halt keine Mysterien waren, wo man schon so dachte, ja, nee, da steckt irgendwas dahinter und das wurde dann auch alles aufgeklärt und ja, dann, ja, das mit den, ja, YouTuber war so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das ist halt anscheinend aktuell und trendig gerade und deswegen haben sie es fast eingebaut oder so. Ja, und naja, dann dieser alte Fall, der da irgendwie war und den Conan dann auch aufgelöst hat und so, das dann alles irgendwie zusammenzuspinnen und ja, dann am Ende irgendwie der Kampf, ja, dann das fand ich so ein bisschen seltsam irgendwie, dass sie dann erst vor dem halt weglaufen und dann bleibt aber plötzlich stehen die Person da, weil sie ihr Skalpell verloren hat oder so und deswegen bleibt er dann stehen und denkt sich, ach ja, ich krieg euch schon. Fand ich ein bisschen seltsam und so, aber ja gut, dann hatten die Detective Boys ja dann sich einen entsprechenden Gegenschlag überlegt und ja, also ich würde sagen, also na, als ich die Episode gesehen habe, habe ich gesagt, ja, kann man gucken. Von daher würde ich sagen, schaut euch die Episode gerne selber an, bildet euch ein Urteil, ob ihr die sehenswert findet oder nicht. Oder ob ihr danach sagt, nee, kommt auch in die unterste Schublade. Ich würde sie für mich einsortieren in die Mitte und würde auch hier die 3 von 5 Geister vergeben. Das war dann ja am Ende noch relativ versöhnlich dafür, dass wir mit einer Episode gestartet sind, die sicherlich im Jahresrückblick potenziell noch auftaucht, wenn wir über die schlechtesten Filler-Folgen des Jahres reden werden. Wenn wir mal auf die kommenden Folgen gucken, dann wissen wir aktuell von 2 Episoden, die eine ist schon gestern gelaufen am Samstag und eine kommt jetzt noch, nämlich das Streitobjekt, das auf eine Farm fiel, eine Manga-Umsetzung, Teil 1 und 2, ein Zweiteiler mit Toru Amuro und Rumi Wakasa. Und das kennen wir schon aus Band 99, der ja auch schon seit längerem in Deutschland erhältlich ist. Und auch im Detective Con Weekly konnte man diese Kapitel ja auch schon lesen. Jetzt wird das hier in Deutschland im Anime umgesetzt. Nachdem, wann war die letzte? Anfang Juni waren die letzten Filler, die letzten Manga-Umsetzungen, also jetzt gut 2 Monate. Muss man mal schauen, wie das jetzt ist. Es wird jetzt wild spekuliert, weil ja Film 26 ist ein Organisationsfilm und in Band 100 gibt es ja einen Fall mit der Organisation. Wenn man den Band in Deutschland inzwischen käuflich erworben hat, weiß man das schon. Und jetzt spekulieren natürlich die Fans, wann wird das jetzt umgesetzt aus Band 100? Wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Wird das noch vor dem Film irgendwie gemacht? Wie ist das mit dem Tempo da? Und was ist eigentlich mit den Wild Police Story Episoden passiert? Weil damit waren wir eigentlich auch noch nicht durch, aber da haben wir jetzt seit 3 Monaten nichts mehr von gehört. Merkwürdig. Wie sich das alles entwickelt, das müssen wir im Auge behalten. Jedenfalls wissen wir aktuell 6. August Teil 1 Streitobjekt, 13. August Teil 2 und den restlichen August wissen wir jetzt noch nicht, aber ich würde mal vermuten, da kommen dann noch Filler-Episoden dazu. Und damit sind wir tatsächlich auch mal wieder am Ende eines Concast-News-Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es ist diesmal wieder ein bisschen länger geworden, weil wir sehr ausführlich über das Aoyama Oda-Interview gesprochen haben. Aber wie Kevin das auch gesagt hat, dieses Interview hat das absolut verdient. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org, alle News zu DetectiveCon, conwiki.org, alle Infos zu DetectiveConnen, conforum.org, da könnt ihr in einem Forum diskutieren. Auf unserem Discord-Server könnt ihr über die Serie und andere Sachen chatten. connews.org/discord, da gibt es den Invite-Link. Social Media gibt es facebook.com/connews, instagram.com/connews, twitter.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Patreon, per Amazon-Affiliate-Link oder per Nitro-Boost auf unserem Discord-Server. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch bei euch, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Das Interview am Anfang, wie gesagt, völlig zu Recht, dass es so viel Screentime hier bekommen hat. Vielen Dank da nochmal an Josef Scharnel fürs Übersetzen und nochmal an Kevin dafür, dass er ja das in den Auftrag gegeben hat. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.